heute mal eine Veranstaltung, die irgendwie nichts Politisches ist. Und es ist ja auch tatsächlich nicht, außer dass es vielleicht einen kleinen Nutzen hat, angesichts der jetzt langsam ausgeprägten Kampagne der Uni gegen Kritik in ihr. Angesichts dessen, dass wir an 1000 Stellen rausfliegen und so weiter. Angesichts dessen, dass die Kommilitonen sich durch Kritik, mag sie gut oder schlecht vorgetragen sein, mag sie auf den ersten Satz einleuchten oder nicht, in ihrem guten Recht ungestört das zu schlucken, was der Prof sagt, behindert sehen. Angesichts der Phänomene ist es vielleicht gar nicht so ganz unpolitisch, einmal daran zu erinnern, dass solche Verkehrsformen in der Wissenschaft nicht schon immer üblich waren. Und da ist der alte Hegel durchaus, und sei es aus einem ganz entgegengesetzten Grund, ein Fanatiker der Wahrheit und des Arguments, wie wir es sind. Wir brauchen das, weil wir was vorhaben und dazu wissen müssen, wie die Welt beschaffen ist. Der alte Hegel, da war das noch anders, der war Anhänger der Legitimation, aber er war stolz genug zu sagen, wenn ich schon den Staat, den lieben Gott und sonst was für notwendig halten soll, und das will ich als Hegel durchaus, dann soll es aber ganz raffiniert sein und wirklich stimmen. Er war ein Anhänger der stimmigen Legitimation. Und als solcher hätte er sich ganz bestimmt der Methoden nicht bedient, die heutzutage an der Universität ergriffen werden, um Konsens zu stiften, nämlich raus mit denen, die nicht zustimmen. Noch hätte er solche Mittel nötig gehabt, denn argumentieren das konnte. Ein Spaß zur Lage der Universität. Wir haben uns doch den kleinen Scherz erlaubt, die Ankündigung damit zu garnieren, dass Professor Schnädelbachs Dialektikvorlesung wegen Krankheit ausfällt. Wir springen ein. Die Universität hat uns verboten, also die raumgenehmigende Stelle hat gesagt, das muss weg, das soll runter, und hat jedenfalls im Bereich des philosophischen Seminars diese Aufkleber auch selber entfernt, weil das kriegt den Anschein, es sei offiziell. Und da scheint man an der Universität ungeheuer darauf achten zu müssen, denn was offiziell ist, wird sowieso geglaubt. Gut, soweit der Vorspann, zu was es womöglich gut ist. Wenn ihr euch jetzt mal die Definitionen der Dialektik anseht, die wir auf dem Zettel aufgeführt haben, auf dem Einladungsblatt, nicht auf dem Zitatezettel, Achtung, nicht auf dem langen und unglaublich klein gedruckten Zitatezettel, sondern auf dem groß gedruckten Einladungsflugblatt, dann sind das bestimmt nicht alle Definitionen von Dialektik, die so im Umlauf sind. Macht aber nichts. Es sind jedenfalls charakteristische und welche, die ganz, eine von den dreien oder von den vieren kennt bestimmt jeder und hat auch bisher gemeint, ja, das wird es schon sein. Wenn man sich die näher anschaut, merkt man, dass hier Dialektik, ja, vielleicht kann ich das noch gleich sagen, es sind Zitatezettel ausgeteilt worden. Die werden gebraucht im Folgenden, wenn sie jemand noch nicht hat. Ich kann ja mal so rumfragen, gibt es mehrere, die es nicht haben? Dann kann man für Verteilung noch sorgen. Ja, also es sind nicht viel, da oben war eine. Wenn man sich die Definitionen anschaut, eine rhetorische Kunst von Marxisten, mit der sie anständige Menschen aufs Kreuz legen. Und das ist nur etwas humorig formuliert, derselbe Satz, den der Sir Popper meint, wenn er sagt, Dialektik sei seit Platon über Hegel bis Marx, das Blendwerk der falschen Propheten. Ein Instrument, Leuten Meinungen, die falsch sind und für die nichts spricht, anzudrehen, in einer Weise, dass sich die Leute nicht dagegen wehren können, also ein wahres Wundermittel. Wenn wir die dritte, Adorno- und Bloch-Definition nehmen, eine Denkmethode, die Hoffnung macht, weil alles mehr ist, als es bloß ist. Klar ist auch von uns schon wieder halb aufgelöst, halb ironisch dargestellt, dass das ja wohl ein Unsinn sei. Worauf ich bloß hinweisen will, was man den Definitionen schon gleich mal anmerkt, ist, Dialektik wird gedacht und besprochen als ein Mittel zum Zweck. Als eine Methode, die man ergreifen kann, wenn man auf das Resultat scharf ist. Die man aber auch sein lassen kann, wenn man auf das Resultat nicht scharf ist. Dieses Verständnis von Methode, und das bezieht sich nicht nur auf die Dialektik an der Universität, das gilt ganz allgemein. Hermeneutisch muss man die Welt betrachten, wenn man sie hermeneutisch gesehen haben will. Funktionalistisch kann man sie sehen, dann hat man sie aber nur funktionalistisch gesehen, nicht hermeneutisch. Und so weiter. Eine Methode nach der anderen ist tautologisch geeignet für den Zweck, der in ihr steckt. Und je nachdem, welche man ergreift, erzielt man eine andere Weltsicht, deren Qualität einfach in der Übereinstimmung mit der vorausgesetzten Optik besteht und die ihrerseits nicht mehr Recht für sich beanspruchen kann als andere Weltsichten, ja, die eben anders geartet sind. Dieses Verständnis, welches an der Universität das gepflegte Bewusstsein der Rechtfertigung, der Korrektheit des üblichen Leck-mich-am-Arsch-Pluralismus in Sachen Denkens ist. Nämlich der denkt so, ich denk so, der dritte denkt nochmal anders, alles scheißegal. Eine Gewissheit, dass es darauf, was die Leute im Kopf haben, sowieso nicht ankommt. Das wird legitimiert in Methodenlehren. Dieses Verhältnis zum Denken wird legitimiert in Methodenlehren. Und diese Methodenlehren verbrechen einen Widerspruch, mit dem der alte Hegel schon gewissermaßen sein halbes Œuvre bestritten hat. Also mit dessen Kritik. Den Widerspruch nämlich. Ja, wenn alles bloß eine Optik ist, die man sich zulegt, weil man genau die will, ja, warum diskutiert man denn dann überhaupt noch miteinander? Und das gilt jetzt auch. Das gilt auch für Diskussionen, die, was weiß ich, der Professor Schnädelbach auf einem Philosophenkongress führt. Ja, wenn der eine die Sache so sieht, weil er sie so sehen will, weil er sich das zurechtgelegt hat, und der andere sieht sie umgekehrt, weil er sie umgekehrt sehen will, ja, was reden sie überhaupt miteinander? Aber ernst genommen, wenn so ist, ja, was legen sie sich dann überhaupt noch große Sichtweisen zurecht? Dann ist doch die Absicht sowieso der ganze Grund der Sicht. Da könnte man es doch auch bei der Absicht belassen. Allein, dass überhaupt weiter diskutiert wird, so mies und so respektvoll, gleichgültig gegen die andere Meinung, wie es immer sein mag, allein, dass es überhaupt formell so etwas gibt wie Debatte. Darin kündigt sich noch an und darin beansprucht die Wissenschaft, noch mehr zu sein als dieses rein tautologische Verhältnis von zurechtgelegter Brille und der durch die Brille gefärbte Sicht. Noch etwas kann man vorgreifend sagen, ehe man auf den Hegel sein erstes Zitat zu sprechen kommt. Soweit, wie ich gesagt habe, eine sinnlose Prozedur, wenn es das ist, das Denken. Eine Prozedur, die man von Anfang an sein lassen könnte, über deren Ungenügen man sich auch nicht aufregen bräuchte, deren Problematik überhaupt nicht entstehen könnte, wie auch. Jeder hat seine Brille und jeder sieht die Welt, wie seine Brille es ihm gibt. Einen Weg vom einen zum anderen, von der einen Brille zur anderen, gibt es sowieso nicht. umgekehrt liegt in einer solchen Betrachtung von Argumentieren ein Immunisieren von miesen Argumenten. Es fällt jedem sofort auf, wenn er die erste Geschichte da liest, eine rhetorische Kunst von Marxisten, mit der sie anständige Menschen aufs Kreuz legen. Eine Kunst, die darin bestehen soll, anderen Leuten Meinungen anzuhängen, die sie von sich aus nicht haben. Und wer die Meinung sich zurechtgelegt hat, Dialektik ist eine Kunst von Marxisten, der braucht nicht mehr drauf zu hören, was sie sagen. Wer es einmal gelernt hat, Meinungen nach dem Umzu zu sortieren, also nach dem Muster, einer von uns meldet sich in irgendeinem Seminar, sagt irgendetwas, verstehbar, unverstehbar, gut, schlecht, richtig, falsch, alles wurscht. Man hört raus, der will was, nämlich der will das, was hier betrieben wird, nicht für gültig halten. Der will uns dazu zu bewegen, unsere Auffassungen sein zu lassen und sich andere zuzulegen. Kaum hört einer raus, der will was, kann er mit der Gewissheit, ach, die wollen das, auch schon wieder weghören. Darauf, was gesagt wird, braucht man nicht hören, wenn man zum Beispiel, wie hier, das Denken als ein Mittel zum Zweck dechiffriert in der Weise, dass eben deswegen so gedacht wird, weil man dieses Resultat will. Ja, die Marxisten argumentieren so, weil sie die Leute von, was weiß ich, der Staatstreue abschwätzen wollen, abspenstig machen wollen. Kaum löse ich das, was gesagt wird, in ein Mittel zu einem Zweck auf, besteht die Aufklärung, und es gibt sehr viel die Einbildung, das wäre ein Durchblick, besteht die Aufklärung dann, ach, die wollen agitieren. Nehmt mal das Schnädelbach-Blatt vom letzten Sommer. Die wollen agitieren, also nicht diskutieren. Da diskutiert einer gerade. Jetzt wird durchschaut, dass der diskutiert und damit noch etwas will. Achtet man prompt nicht mehr auf den Gehalt, was sagt er, hat er Recht, hat er Unrecht, sondern sagt, ach, der will was damit. Ja, dann ist er einer von denen, dann brauchen wir nicht zuzuhören. Sollte jetzt heißen, die Darstellung von Denken, von Argumentationen als einer Befolgung einer Methode, das war die Geschichte da, erklärt einerseits das Denken zu einem völlig sinnlosen Prozess. Man könnte ihn sich sparen und tut andererseits oder bereitet andererseits miesen Argumenten, die nicht haltbar sind, eine Immunisierung. Als solche, die auch etwas wollen, sind sie gerade so gut und so schlecht wie alle anderen, die nämlich auch immer etwas wollen. Den Widerspruch von dieser Art Nachdenken über gemachte Gedanken, den Widerspruch dieser Art Besprechung von Kritik und Argumentation und Wissenschaft, den Widerspruch dieser Geschichte hat der Hegel in seiner Kantkritik, von der man sagen kann, da stimmt jedes Wort, in seiner Kantkritik, die bleibt, wo auch der Fehler Hegels, von dem ich vorhin geredet habe, er war ein alter Apologet, sich weiter nicht geltend macht, hat er Hegel in seiner Kantkritik niedergelegt, vorgeführt und seit 160, 70 Jahren kann man das lesen, ist stets in jeder Bücherei, die Widerlegung von all dem Schmarrn, der methodenmäßig an der Universität betrieben wird. Aber die moderne Wissenschaft hat ein so unbändiges Bedürfnis danach, Ideologie zu sein, dass sie sich der richtigen Bestandteile von Wissen, die in der Geschichte des Nachdenkens zustande gekommen sind, nicht bedienen mag und inzwischen, gerade am Beispiel Hegel, sich schon furchtbar hat, überhaupt rauszukriegen, was dort steht. Also es einfach nicht mehr versteht. Jetzt nehmen wir mal das erste Zitat her. Dies ist der Hauptsatz der kantischen Philosophie. Sie wird auch kritische Philosophie genannt, indem ihr Zweck zunächst ist, sagt Kant, eine Kritik des Erkenntnisvermögens zu sein. Vor dem Erkennen muss man das Erkenntnisvermögen untersuchen. Das ist dem Menschenverstand plausibel, ein Fund für den gesunden Menschenverstand. Das Erkennen wird vorgestellt als ein Instrument. Die Art und Weise, wie wir uns der Wahrheit bemächtigen wollen, ehe man also an die Wahrheit selbst gehen könne, müsse man zuerst die Natur, die Art seines Instruments erkennen. Es ist tätig. Man müsse sehen, ob dies fähig sei, das zu leisten, was gefordert wird, den Gegenstand zu packen. Man muss wissen, was es an dem Gegenstand ändert, um diese Änderungen nicht mit den Bestimmungen des Gegenstands selbst zu verwechseln. Es ist, als ob man mit Spießen und Stangen auf die Wahrheit losgehen könnte. Vor der Wahrheit erkennt das Erkennen nichts Wahres. Es geht ihm dann wie den Juden, der Geist geht mitten hindurch. Naja, das ist ja alter Rassismus. Das Erkenntnisvermögen untersuchen heißt, es erkennen. Die Forderung ist also diese, man soll das Erkenntnisvermögen erkennen, ehe man erkennt. Es ist dasselbe wie mit dem Schwimmen wollen, ehe man ins Wasser geht. Die Untersuchung des Erkenntnisvermögens ist selbsterkennend, kann nicht zu dem kommen, zu was es kommen will, weil es selbst dies ist, nicht zu sich kommen, weil es bei sich ist. Also bei aller Schwierigkeit des Texts, es sind zwei Argumente, die festgehalten werden können. Nämlich das eine, dass bei Kant, und das ist eine Denkart, eine Überlegung, die in der modernen Wissenschaft laufend gemacht wird, laufend praktiziert wird, nämlich wie viel taugen unsere Methoden, unsere Kategorien, unsere seelische Ausrüstung zur Erkenntnis der Realität. Wie gut ist der Apparat? Da sagt der Hegel erstens mal, das ist der reine Widerspruch, so etwas untersuchen zu wollen. Die Frage, wie ist denn der Gegenstand getrennt von meinem Erkenntnisvermögen? Wie ist denn die Welt jenseits davon, wie ich sie sehe? Würde ja voraussetzen, dass man sie selber jenseits von dem sieht, wie man sie sieht. Der Gedanke, ich vergleiche mal mein Erkenntnisvermögen, das, wie der Gegenstand mir gegeben ist, das vergleiche ich mal damit, wie der Gegenstand an und für sich ist. Das setzte ja einen archimedischen dritten Punkt voraus. Man müsste erstens den Gegenstand haben, so wie wir ihn sehen. Man müsste zweitens den Gegenstand haben, so wie er ist und wir ihn nicht sehen, um drittens sagen zu können, jetzt machen wir mal einen Vergleich. Der Einwand war gewesen, so, genau so gehe es zu in der Hegelschen Phänomenologie. Willst du vielleicht noch mehr darüber sagen? Bitte. Gut. Ich nehme an, dass mit dem nächsten Zitat dein Einwand oder dein Bedenken zufriedengestellt werden kann. Wenn das mal soweit gegessen ist, dass es Unsinn ist, das Objekt der Erkenntnis oder die Eignung der eigenen Gedanken darüber bezüglich der Erkenntnis der Sachen dadurch zu prüfen, dass man einen Vergleich veranstaltet zwischen der eigenen Erkenntnis, dem, was man vom Gegenstand weiß, und dem, wie er selber ist, wenn das mal klar ist, dann sollte zweitens klar sein, dass es überhaupt erst die Betrachtung des Denkens als eines Instruments, welches man zwischen sich, wo man jetzt dann zweimal vorkommt, einerseits ich und andererseits mein Denken als Instrument, welches man zwischen sich und die Sache schiebt, aus der heraus überhaupt die Vermutung der grundsätzlichen Nichtübereinstimmung von Denken und Objektivität kommt. Man hat, also wenn, genauso wie gerade geredet, man kann ja gar nicht diesen dritten archimedischen Punkt beziehen, von dem aus man vergleichen kann, wie die Dinge für uns gegeben sind und wie sie wirklich sind. Dann aber, wenn man das nicht kann, dann hat man auch keinen Grund zu zweifeln, ob wir die Dinge so sehen, wie sie sind. Außer wir finden einen Grund innerhalb unserer Argumente. Keineswegs aber einen Grund, wie stehen unsere Argumente ganz grundsätzlich und prinzipiell zu der Welt, die sie zu begreifen versuchen. Zu diesen Gedanken hat der Marx das Richtige gesagt. Da hat er nämlich in den Thesen zu Feuerbach hat er gesagt, ob dem Denken gegenständliche Wahrheit zukommt oder nicht, ist keine theoretische Frage, sondern eine praktische. Und es stimmt. Jeden einzelnen Gedanken, ob dieser Gedanke stimmt, ob dieser Gedanke richtig ist, ob er schlüssig ist, ob er stimmig ist, na, das muss geprüft werden, selbstverständlich. Aber ob Gedanken überhaupt die Welt erfassen oder nicht, diese Frage allein zu stellen, ist, wie gerade zu beweisen versucht worden ist, Unsinn. Umgekehrt, den Beweis, wenn man haben will, naja, da muss man halt die Natur erforschen und hinterher ein Flugzeug bauen, dann wird man schon sehen, ob der Gedanke mit der Welt was zu tun gehabt hat. Also, ganz wichtiger Gedanke, die grundsätzliche Frage, hat das Denken überhaupt ein Verhältnis zur Objektivität? Nicht die Frage, hat dieser Gedanke eines? Die Frage gehört sich. Aber die grundsätzliche Fragestellung, hat das Denken überhaupt ein Verhältnis zur Objektivität, die ist per se falsch. Die ist von allem Anfang an und nicht erst, je nachdem wie sie beantwortet wird, die ist ganz grundsätzlich Mist. Es gibt keinen Grund, dieses Verhältnis in Zweifel zu ziehen, und es gibt schon gar keinen Hebel, die Differenz des Denkens zur Realität, außer im Denken selber, als Widerspruch im Denken selber, diese Differenz des Denkens zur Realität, wenn es sie denn gäbe, zu wissen. Auch da ist sehr korrekt das Hegel-Argument mit den Grenzen. Es ist ein Widerspruch zu behaupten, ich wisse eine Grenze meiner Erkenntnis. Also, wie der Kant sagt, wir können nur die Erscheinungen erkennen, nicht die Dinge, wie sie selber sind. Da sagt der Hegel, es ist ein Widerspruch zu behaupten, du kannst etwas nicht erkennen, da müsstest du doch wissen, was jenseits von dem liegt, was du erkennst. Da müsstest du doch davon Kenntnis haben, dass deine Mitteilungen, die Inhalte deines Wissens nur beschränkte sind, dass denen was fehlt, müsstest du dann doch wissen. Wenn du das aber weißt, dann ist es wieder kein grundsätzliches Urteil, deine Gedanken schaffen was nicht, sondern dann ist das Urteil, der Gedanke, den ich gerade gesichtet habe, der hat es nicht geschafft. Das Dritte, was aus dem Zitat zu entnehmen ist, ist Folgendes: Alle Überlegungen der Logik, der Methodenlehre, der Erkenntnistheorie sind ja ihrerseits selber schon Wissenschaften. Wenn Sie, na, das war dieses Ding mit, man kann schwimmen wollen, ehe man ins Wasser springt. Oder das Erkennen kann nicht zu sich kommen, weil es immer schon bei sich ist. Diese Sätze da, die schwierigen am Ende von dem ersten Zitat. Da geht es darum, dass der Kant gesagt hat, man müsse, damit die Wissenschaft einen sicheren Gang geht, damit die Wissenschaft sich auskennt und weiß, wie es läuft, wo es lang geht. Für diesen Zweck müsse man vorher das Erkenntnisvermögen prüfen. Jetzt, wenn die Prüfung aber eine wissenschaftliche sein soll, dann kommt ja das Erkenntnisvermögen schon zur Anwendung, dessen bedingte Tauglichkeit ja erst in Frage gestellt werden soll. Wenn also... Na, da ist auf was zu achten. Die Auflösung wollte ich sofort... Bitte? Ja, doch, ja. Achten Sie auf Folgendes. Ich kann ihn jedenfalls wiederholen. Ging es um Verstehen, um Einsehen oder um Hören? Also es geht um Begründen, ja. Ich will sie. Was gibt es denn zu begründen? Ich habe uns lediglich gesagt, dass der Vortragende selber nichts anderes macht als die erkenntnistheoretische Reflexion, wie auch immer sein will, vorstellt und weiter nichts. Und wenn er begründet, die Welt selber benutzt, ohne gleichzeitig zu sagen, was er ja sagt, was da als Kritik jetzt aufgekommen ist, ist exakt das, was ich an der Stelle erläutern oder beweisen wollte, nämlich erkenntnistheoretische Überlegungen. Überlegungen bezüglich der Logik des Argumentierens können schlechterdings keinen Voraussetzungsstatus gegenüber den normalen Argumentationen haben. Und das ist die Differenz übrigens. Das ist die Differenz. Die Differenz sollte also, weil der Einwand geheißen hatte, ich mache ja genau dasselbe. Nein, ich will gerade sagen, dass man selbstverständlich, das kann kein Fehler sein, sich Gedanken machen kann über das Allgemeine von einem Argument. Da brauche ich nicht den besonderen Inhalt dazu denken. Das Allgemeine von einem Argument kann ich ohne weiteres denken. Aber was ich da tue, ist nicht, ich denke es, damit ich es hinterher benutzen kann. Na, das ist das Verhältnis, welches bei Kant vorliegt, und es ist das Verhältnis von Methode und Wissenschaft, welches in der Wissenschaftstheorie ganz allgemein verlangt ist. Dass die Methode die Voraussetzung für ihre Exekution ist. Und dieses Verhältnis, wollte ich sagen, das ist falsch, sinnlos, weil da nämlich sehr schnell die Frage sich dann einstellt, und was berechtigt mich zu der Methode? Beziehungsweise eine erkenntnistheoretische Reflexion, die die Möglichkeit der Wissenschaft begründen soll. Da habe ich dann sehr schnell die Frage, ja und was begründet die Möglichkeit der erkenntnistheoretischen Reflexion vorher? Das Verhältnis kann nicht eintreten, das kann es nicht sein. Wenn es das ist, dann kommt was Rationelles sowieso nie mehr raus. Es ist vielmehr was ganz anderes, Nachdenken über Argumente über Wissenschaft. Hat wie jede andere Theorie der Welt einen objektiv existierenden Gegenstand außerhalb von ihr. Nämlich das existierende Argumentieren, Denken, die existierende Wissenschaft. Den gibt es, den brauchen wir nicht mehr erfinden. Zu dieser Wissenschaft verhält sich jetzt eine logische Forschung erkennend. Genau wie sich sonst, was ich, die Medizin zur Verdauung erkennend verhält. Aber es gibt kein Voraussetzungsverhältnis in dem Ganzen, welches alle Methodologie ihrerseits behauptet, beansprucht und von dem sie lebt. Das wollte ich an der Stelle bloß da sagen. Man kann gleich weiter schließen draus. Da folgt einiges draus. Es folgt zum Beispiel daraus, wenn der Satz stimmt, wenn es dabei bleibt bei dem Gedanken, dann folgt daraus, dass Logik zu treiben, und das heißt jetzt auch Dialektik zu treiben, zu nichts Nütze ist. Es gibt getrennt von ihr, von einer Reflexion aufs Denken, gibt's längst das wirkliche Denken. Und da wird über die Welt nachgedacht. Und die Welt heißt in meiner Rede überhaupt nur das eine, nämlich das dem Denken gegenüberstehende Objekt in aller Allgemeinheit, mag es das sein, was es will. Nur das heißt es. Ja, ich wäre ja scharf gewesen drauf. Ich wäre scharf gewesen drauf, dass Sie die Differenz bemerken, auf der ich jetzt außerordentlich rumgeritten bin. Die haben Sie nicht bemerkt. Es tut mir leid. Ich will es Ihnen nochmal anbieten, wenigstens damit sie nochmal gesagt ist. Es ist ein Unterschied, ob ich Erkenntnistheorie betreibe in der Meinung, sie wäre die Voraussetzung dafür, dass hinterher Wissenschaft einen gesicherten Gang geht. Oder ob ich neben die existierende Wissenschaft trete und sage, ich schau mal, was die allgemeinen Momente des Argumentierens da so sind. Die finde ich dann raus, dann weiß ich's. Wozu das gut ist, weiß Gott, zu nichts. Man kann hinterher nicht besser argumentieren. Naja, jetzt achten Sie mal auf Folgendes. Wenn dem Hegel seine Logik ein Gutes gehabt hat, dann das, dass er nicht gesagt hat, ich lege im Vorwort mein Weltbild da und hinterher kann jeder prüfen, ob ich ihm treu bleibe. Das ist doch wieder die Methodenfummelei, gegen die ich jetzt immerhin schon eine Viertelstunde oder eine Dreiviertelstunde bald spreche. Das ist doch das Etablieren per se irrationaler Verhältnisse in der Wissenschaft. Wenn ich sage, Mann, zeige mir dein Weltbild, dann kann ich deine Gedanken verfolgen. Rein mitdenken ist die Grundlage der Überprüfung. Rein mitdenken, sonst überhaupt nichts. Ja, das blamiert sich, der Satz blamiert sich. Na Kommilitone, ich verstehe dich wirklich nicht. Was bringt dich denn auf die Idee, jede Wissenschaft ad absurdum zu führen? Wo hast du denn das rausgehört? Nein, da hast du nicht gut zugehört. Ich hatte zu beweisen versucht, dass jede Erkenntnistheorie, die die Frage stellt, kann denn das Denken die Objektivität erfassen? Dass jede Erkenntnistheorie, die in der Absicht betrieben wird, eine Prüfung der Leistungsfähigkeit des Denkens vorzunehmen, damit man hinterher einen gesicherten Weg beim Denken geht, dass diese Versuche einen Widerspruch einschließen, dass sie nichts taugen, dass man die also lassen soll, das vielleicht, ja, das wohl, aber sonst doch nichts. Für was anderes habe ich keineswegs gesprochen. Und ein zweites Ding, der zweite Einwand, was ist Dialektik, wann kommt man dazu? Ja, erstmal Dialektik ist die Wissenschaft vom Denken, die der Hegel da verfasst hat. Zweitens, es gibt noch das Dialektische des Denkens. Das ist eine zweite Geschichte, da kann man auch noch drüber reden, vielleicht gegen Ende mehr. Zunächst aber ist Dialektik, das was da vorliegt, das sind in Hegel seine Bücher über die Logik. Und die sind eine Theorie des Denkens. Eine Erklärung dessen, was da passiert, was da getan wird. Und diese Erklärung, wenn sie überhaupt zu irgendwas gut ist, und wenn ich davon überzeugt wäre, dass sie noch nicht mal in einer so vertrackten Welt wie dieser zu irgendwas gut wäre, dann würde ich wirklich keinen Abend damit verbringen. Sie ist zu was gut, aber nur zu wirklich einem ganz, ganz beschränkten Nutzen, nämlich zur Korrektur all der falschen Meinungen, die es übers Denken in der bürgerlichen Welt gibt. die es übers Denken in der bürgerlichen Wissenschaft niedergelegt gibt, und zwar um die falschen und miesen Gedanken, die dort praktiziert werden, zu immunisieren. So, zur Widerlegung dieser falschen Vorstellungen vom Denken taugt es vielleicht, sich den Hegel seine Logik ein bisschen anzuschauen. Nur dazu. Immunisierung heißt, gegen Kritik unempfindlich zu machen. Nein, wenn du es nach der Seite hin formulierst, würde ich sagen, nein, so hätte ich es nicht sagen sollen. Ich achte nochmal drauf, was ich sagen wollte. Es gibt keine Möglichkeit, dass das Denken überhaupt prüft, ob es überhaupt ein Verhältnis zur Objektivität hat. Das würde einen dritten Standpunkt voraussetzen. Das würde das, du musst ja aus dir als Denkenden heraustreten. Mein nächstes Zitat heißt jetzt, die falschen Gedanken, die müssen an sich selber, also Gedanken, die die Objektivität nicht treffen, die müssen an sich selber einen Fehler haben. Den muss man suchen, aber nicht die prinzipielle Begrenztheit des Denkens beschwitzen. Das ist hier der Gedanke, der gesagt werden soll. Nicht, es gibt überhaupt keine Möglichkeit zu überprüfen, was einer so sagt oder meint. Nein, die gibt es sehr wohl, aber die gibt es nur durch das, ja von mir aus, das Durchgehen der immanenten Dialektik von so einem Gedanken. Also das Mitmachen der Zwänge, die ein Gedanke mit sich führt. Und das ist etwas anderes, als was der Kant gemacht hat, und etwas anderes, als alle Methodenlehren machen. Das war die Behauptung, nur das. Ja, bitte. Aber das ist gar nicht verlangt. Ja, genau auf das wollte ich gerade raus. Ja, also, ich muss schon sagen, die Differenz ist mir meiner Lebtag noch nicht geläufig gewesen, wie man sagen will, das ist eine Theorie der Wissenschaft und nicht des Denkens, oder des Denkens und nicht der Wissenschaft. Wo soll denn die Differenz liegen? Ausgrenzen zu wollen? Ja, das will ich. Will ich, genau. Und ich will sagen, dass der Hegel schwer dafür gesprochen hat, dass man das soll. Und das sind diese ganzen immer kryptischen Formulierungen beim Hegel, wie die Sache selbst, keine Methode, oder die Methode ist die Sache selbst. Solche Formulierungen, die sind unmittelbar, sie wirken wie ein unmittelbarer Widerspruch. Wenn Sie den rationellen Inhalt, den Sie haben, der heißt, der Gang der Gedanken, das Nacheinander, der Aufbau und so weiter, der kommt nur aus dem Inhalt raus, aber nicht aus irgendeinem davon unterschieden festhaltbaren Schematismus. Nur das ist die Behauptung da. Und das ist dasselbe wie, Methoden sind Unfug. Das ist genau dasselbe wie. Ja, das ist gerade die Frage. Ich will gerade sagen, sie sind kein Hilfsmittel, sie sind ein Unfug. Wenn du sagst, sie sind ein Hilfsmittel. Ja, das habe ich ja schon gehört. Wozu sollen sie ein Hilfsmittel sein? Augenblick, jetzt muss man die Diskussion erst fertig machen. Also es wird gesagt, Methoden wären vielleicht ein Hilfsmittel. Jetzt frage ich, wozu sollen sie eins? Also sie sind bestimmt ein Hilfsmittel. Wozu sollen sie eins sein? Zum Leben? Nein, da bist du überhaupt nicht drauf. Wir waren schon ein bisschen beim Wissenschaftstreiben. Wir haben uns gerade unterhalten, ob wir Wissenschaft machen oder, also ob wir dazu Wissenschaft sagen sollen mit dem Zusatz, und das sind die Wissenschaften, die es halt nach der Renaissance gegeben hat, oder ob man gleich denken sagen soll, da hat es vielleicht ein bisschen eine Debatte gegeben, aber zum Leben, das war wirklich nicht der Gehalt gewesen. Wenn ich davon spreche, Methoden sind ein Fehler, und da habe ich vorzuführen versucht, weil sie immer das voraussetzen, was sie zu beweisen hätten. Weil sie überhaupt damit die ganze Wissenschaft als ein Vorurteil gegenüber der Objektivität präsentieren. Das waren vorhin die Überlegungen gewesen. Ne, weil dieses kann nicht so kommen, wo es schon ist. Man kann nicht das Denken prüfen, ehe man denkt, diese Geschichten. Wenn ich das sage, dann sage ich, gut, vorausgesetzte Methoden, die Kategorie, die ist nichts. Die soll man fallen lassen. Jetzt sagt mir er, sie wären ein Hilfsmittel. Da muss ich schon fragen, was meinst du denn? Wozu sollen sie ein Hilfsmittel sein? Was sagt er, zum Leben? Und dann sagt er zweitens, na, ich sage, na, Leben, Leben. Und dann sagt er zweitens, naja, Wissenschaft ist ein Teil des Lebens. Die ist stark, das ist eine logische Prozedur, die heißt, ich wechsle vom Besonderen auf was ganz Allgemeines, Leben, und dann sage ich, wieso, was haben Methoden mit Leben zu tun? Und dann geht er wieder zurück und sagt, als Unterform des Lebens gibt es ja die Wissenschaft und damit haben sie dann was zu tun. Also das ist, so bestimmt man nichts. So geht es nicht. So, jetzt war da oben eine Meldung schon die ganze Zeit. Wieso liest ihn denn nicht einfach, wenn er schon da steht? Na eben, und dann weißt du, was da steht. Ja, erst begreifst du, dass er einen Inhalt hat, übrigens näher gesprochen. Du begreifst natürlich nicht, dass er einen Inhalt hat, sondern du nimmst seinen Inhalt zur Kenntnis. So, dann hast du ihn zur Kenntnis genommen. Wo ist denn da ein Beziehen? Was beziehst du denn da auf was? Jetzt glaube ich überhaupt, dass ich als Inhalt definiere, mein Gott. Ja, schau mal, das ist der typische, was du mir jetzt vorführst, ne? Ist eine typische Methode oder eine typische ein Produkt philosophischer Bildung. Jetzt bringst du es glatt dazu, dass du sagst, du liest einen Satz, da steht was drin. Und jetzt sagst du glatt, dem Satz einen Inhalt zuzuschreiben. Der Satz hat einen Inhalt, ne? ihm einen Inhalt zuzuschreiben, das wäre gewissermaßen eine aktive Tat von dir. Ich muss ihn als etwas definieren, also als auf was anderes beziehen, als dort steht. Sollst du doch gar nicht. Du sollst einfach lesen, was dort steht. Ja, hast du doch gerade gesagt. Ja, hast du doch gerade gesagt. Ja, bitte. Naja, weißt du, da muss, wird man schon auch noch prüfen dürfen, was er in seiner Dialektik gesagt hat. Und wenn der größte Reaktionär was Richtiges gesagt hat, dann würdest du in mir einen finden, der sagt, naja, bitte, kann man nichts dagegen sagen. Wenn es der größte Reaktionär gesagt hätte, das ist doch nicht das Problem. Wo ist das? Da. Ja, schaut her, Kommilitonin, ich will mal so sagen, das ist ja bekannt über den Marx, dass er den Hegel gut gefunden hat, das ist dialektisch, ja, Marx war Dialektiker und so weiter, das ist doch alles, bitte, das ist alles Gerede, entweder man redet drüber, was denn der Hegel da rausgebracht hat, was deswegen erinnernswert ist, oder man lässt's, aber diese Etiketten, die da verteilt werden mit Plus und Minus, die sind doch witzlos. Warte mal, der da oben ist noch drin. Nein, man muss halt die Rechtsphilosophie kritisieren, wenn man das kritisieren will. Seit Theorie des Denkens ist erstmal, oder seit der Wissenschaft, das ist nicht der, meines Erachtens nicht groß der Punkt, es ist einfach, hat einfach einen anderen Gegenstand. Da kommen weder bürgerliche Menschen vor, noch der König, das kommt da in dem ganzen Zeug nicht vor. Da kommt vor Grundfolge, da kommt vor Kausalität. Wesen, Begriff, sowas kommt dort vor. Da muss man sich fragen, ob das Wesen richtig bestimmt ist und nicht dran denken. Hinten irgendwo hat er einmal gesagt, der König geht schwer in Ordnung. Ja, vielleicht hat er erst hinten den Fehler gemacht. Das will doch geprüft sein. Warten Sie doch. Ja, wir werden weiterkommen zu den... Nein, den Erfinder der Dialektik kenne ich nicht, weil ich die Dialektik schon gar nicht für eine Erfindung halte. Wie ein Apparat oder sowas. Ja, Leute, ja, es ist ja ein wenig arg heute. Kleine Niveaulos, die Debatten. Wenn's recht ist, mache ich mal weiter. Wo habe ich denn meinen Stift? Habe ich gar nicht. Da steht er. Wäre ich schon albern. Ach, ich lasse das nächste Zitat weg. Da hat der Hegel gesagt, in dem Zitat sagt der Hegel, dass es ungereimt ist zu behaupten, die Erkenntnis, also dass Kants Lehre einen Widerspruch hat, dass es ungereimt sei zu behaupten, dass die Erkenntnis einerseits richtig vorgehen würde und andererseits die Dinge doch nicht richtig erkennen würde. Und dann kommt der Übergang, wo der Hegel sagt, das ist jetzt der zweite Absatz von dem Zitat, die Kritik der Formen des Verstands, das hat das angeführte Resultat gehabt, dass diese Formen keine Anwendung auf die Dinge an sich haben. Das kann keinen anderen Sinn haben, als dass diese Formen an ihnen selbst etwas Unwahres sind. Allein indem sie für die subjektive Vernunft und für die Erfahrung als geltend gelassen werden, so hat die Kritik keine Änderung an ihnen selbst bewirkt, sondern lässt sie für das Subjekt in derselben Gestalt, wie sie sonst, nämlich vor Kant, für das Objekt galten. Wenn sie aber ungenügend für das Ding an sich sind, so müsste der Verstand, dem sie angehören sollen, noch weniger dieselben sich gefallen lassen und damit Vorlieb nehmen wollen. Wenn also die Gedankenformen, die der Kant vor Augen gehabt hat, wie er gesagt hat, das Denken erkennt die Dinge an sich nicht, wenn es also richtig ist, dass diese Gedankenformen ungeeignet sind, die Dinge zu erfassen, wie sie sind, dann ist das nicht eine Kritik am Denken überhaupt, sondern eine Kritik an diesen Gedankenformen, die eben deswegen überwunden werden müssen, die richtiger gemacht werden müssen, aber wo keine Erlaubnis besteht, wie es der Kant gemacht hat, die falschen Gedanken einfach stehen zu lassen und sie zur Natur des Denkens zu erklären. Was ist da oben? Was ich jetzt machen will, ist Folgendes. Und da habe ich drei Bereiche aufgeführt. Ich will vorführen, wie in einer ungeheuren Verbreitung falsche Gedanken vorkommen in der bürgerlichen Wissenschaft. Und wie der Hegel den Fehler dieser Gedanken dargestellt hat und gezeigt hat, wie der Gedanke selber, und das ist das Dialektische an ihm, wie der Gedanke selber eine Notwendigkeit in sich hat, dass die mangelhafte Form, in der er da geäußert wird, überwunden zu werden hat, überwunden werden muss. Da gibt es also jetzt einen ganzen Bereich von Theorien, die operieren mit der Kategorie Trieb, Kraft, Begabung, Fähigkeit. Ein Riesenbereich, die gesamte Psychologie. Macht einer was Freches, wird es als Aggression definiert und erklärt mit einem Aggressionstrieb. Liebt eine, ist es der Sexualtrieb. Bringt er sich um, war es der Todestrieb. Und das sind bloß die der Freud genannt hat. Andere haben andere und die sind außerordentlich zahlreich. Logisch gesehen kann man, wenn man will, für jede Tätigkeit einen ihr entsprechenden Trieb einführen und die Tätigkeit aus dem Trieb erklären. In der Schule gibt es die Kategorie Begabung. Also in der Intelligenzpsychologie. Bitte? Und Faulheit. Naja, die gibt es auch. Begabung, was ein Kind in der Schule lernt, wird sich erklärt als Ausdruck dessen, was in ihm steckt. Begabung. Kant selber ist ein Beispiel dafür. Wir erklären die Erkenntnis aus dem Erkenntnisvermögen. Erkenntnis, den Gegenstand, den es gibt, er wird erklärt aus dem Vermögen dazu. Was ich hier habe, ist ein Zitat aus dem Fischer Lexikon Psychologie, wo es über die Intelligenz geht. Da steht Folgendes. Die in sehr großer Anzahl vorliegenden Definitionen der Intelligenz betonen im Wesentlichen vier Sachverhalte. Erstens, dass es sich um eine Begabung bzw. um eine Gruppe von Begabungen handelt, die ein Lebewesen in höherem oder geringerem Maße besitzen kann. Zweitens, dass diese Fähigkeit, die Lösung konkreter oder abstrakter Probleme und damit die Bewältigung neuartiger Situationen ermöglicht. Drittens, dass sie das bloße Herumprobieren und das Lernen an dessen sich zufällig einstellenden Erfolgen weitgehend erübrigt. Viertens, dass diese Begabung sich in der Erfassung, Anwendung, Deutung und Herstellung von Beziehungen und Sinnzusammenhängen äußert. Mal ganz immer noch auf den Hegel gehen, das Zitat selber betrachten. Die Begabung ist, die Intelligenz ist, die Intelligenz ist eine Begabung, also etwas Inneres, von dem ausgesagt wird. Es wird ausgesagt, ein Inneres, von dem es erstens quantitativ verschieden viel geben kann. Das ist eine Bestimmung der Begabung. Begabung ist, dass es mehr oder weniger davon gibt. Zweite Bestimmung. Ja, ey, sag mal, kann man das vielleicht einrichten, dass ihr draußen rumrennt? Hä? Geht es? Also der Begabung wird gesagt, erstens, sie ist mehr oder weniger vorhanden. Zweitens, sie ist zu etwas gut, zur Lösung von Problemen. Intelligenz ist erstens etwas Inneres, das es mehr oder weniger gibt, das zweitens zu was gut ist, das drittens so manches erübrigt, nämlich das Herumprobieren, und viertens äußert sich das Ganze in Beziehungen und Sinnzusammenhängen. Im Herstellen von Beziehungen und Sinnzusammenhängen. Wenn man jetzt mal die ganz miesen Bestimmungen wegnimmt, die ganz offensichtlich die Sache nicht treffen und es auch gar nicht von sich behaupten, wenn man mal wegnimmt, Begabung ist etwas, da gibt es mehr oder weniger davon. Das ist schon eine Geschichte, die bestimmt überhaupt nichts. Da merkt man, diese Bestimmung kommt sowieso nur zustande aus der Absicht, Intelligenz zu messen, zu vergleichen und die Dummen von den Gescheiten zu unterscheiden. Also das Resultat der schulischen Selektion als eine Naturanlage der Kinder zu behaupten. Sonst kommt man zu der merkwürdigen Bestimmung, dass man von irgendetwas, wenn ich sage, was ist ein Apfel, und sage dann, na, das ist eine Sache, da kann es mehr oder weniger davon geben. Das ist doch keine Erläuterung. Gut, da merkt man die Absicht, die legitimatorische Absicht in Bezug auf die schulische Selektion. Zweitens und drittens aber ist eine Bestimmung der Intelligenz über einen Nutzen, den sie stiftet. Sie ermöglicht was und sie erspart einem was, das Herumtappen. Es muss darauf geachtet werden, wer so über Intelligenz redet, sagt über sie nichts. Wenn ich sage, da wird was möglich durch, oder da wird was erspart dadurch, da rede ich immer über das Verhältnis der Intelligenz zu was anderem. Das Verhältnis der Intelligenz zum Herumtappen ist Ersparen. Aber was ist Intelligenz? Das Verhältnis der Intelligenz zum Problemlösen ist, es geht besser. Aber was ist sie? Ist der alte Witz, der alte logische Fehler, der in einem Kinderlied mal lustig ist, aber in der Wissenschaft nicht. Die Erklärung des Wassers daraus, dass es zum Waschen da sei, stimmt eben nicht. Und dass die Intelligenz zum Problemlösen da ist, erklärt ihre Eigenart überhaupt nicht. Sodass wir jetzt, also wenn wir diese Bestimmungen erstmal lassen haben, Intelligenz ist eine Begabung, die sich im Herstellen von Beziehungen und Sinnzusammenhängen äußert. Und damit haben wir jetzt was. Haben wir jetzt eine Auskunft gekriegt. Intelligenz ist Begabung, die sich im Herstellen von Sinnzusammenhängen äußert, sie wird also als einerseits Geäußerte aufgefasst, das sind die Sinnzusammenhänge, und andererseits als das, was da im Individuum als Fähigkeit und Voraussetzung steckt, dafür, dass sie da, dass es das Individuum dieses kann. Was gewinnt man, fragt sich jetzt der Hegel, was gewinnt man mit einer Erklärung dieser Art? Ich erkläre die Intelligenz als die Äußerung von einer Fähigkeit zu ihr. Die intelligente Betätigung erkläre ich als die Äußerung einer Fähigkeit zu ihr. Da sagt der Hegel, naja, dem merkt man schon was an, erklärt soll werden. Das, was sich da gerade so tut, das, was einer so macht, er stellt Sinnzusammenhänge her von mir aus. Das soll nicht einfach als gegeben und weiter, na so ist die Welt, hergenommen werden. Das will sich der Geist nicht so bieten lassen, er will es erklären. Er will es, so sagt der Hegel das dann, als Unmittelbares nicht gelten lassen, er will es als Vermitteltes gewinnen. Also als, das kommt aus was her, das ist durch was bestimmt. Als sowas will es der Geist auffassen. Das ist das Erklären. Okay, gut so. Die eine Hälfte, die andere Hälfte. Was leistet denn nun die Erklärung? Die Intelligenz ist die Äußerung der Fähigkeit zu ihr. Was leistet sie? Sie leistet, sagt jetzt der Hegel, bloß diese leere Form der Reflexion. Was nämlich Intelligenz ist, kommt jetzt zweimal vor. Einmal als die Äußerung, die man hat. Da werden Sinnzusammenhänge hergestellt. Andererseits soll die Äußerung erklärt werden. Wodurch? Durch die Fähigkeit. Wodurch zeichnet sich die Fähigkeit aus? Durch ihre Äußerung. Ja, wenn ich die Äußerung dadurch erkläre, dass ich eine Fähigkeit annehme, von der ich aber nichts anders weiß und wissen kann, als die Äußerung, dann kann ich mir das ganze Getue sparen. Dann weiß ich eben nicht mehr als die Äußerung. Dann soll ich aber auch nicht so tun, als hätte ich ein Begründungsverhältnis benannt oder angegeben. Ja, ist durchaus zu Recht, würde ich mal sagen, weil in der Phänomenologie wird die Kraft zum Thema gemacht und ich habe hier immer aus der Logik zitiert und da wird eben auch die Kraft zum Thema gemacht. Also ganz korrekt, dass es da genauso läuft. Es wäre ja umgekehrt. Nein, man müsste sich ja sehr wundern, wenn es nicht so wäre. Ja. So, und das ist der einzige wichtige Punkt dabei. Erklären geht schon so, ne? Dass da ein Bestimmendes dem Unmittelbaren, die Einheit der vielfältigen Eigenschaften, der Mannigfaltigkeit, dass die Einheit schon von ihr unterschieden sein muss. Nein, dass eine Einheit gegenüber der Mannigfaltigkeit gesucht wird, das ist erklären. Nur, die Einheit muss sich schon von dem unterscheiden, denn sonst ist es eine leere Tautologie. Ja, die Geschichte da, die intelligente Betätigung erklärt sich aus der Begabung zu ihr, und was weiß ich über die Begabung? Nichts, außer die Eigenschaften der Betätigung. Habe ich einen Zirkel formuliert, wenn ihr so wollt. Was weiß ich denn dann? Na, eben nichts außer der Äußerung. Dann ist es reiner Schein, als ob ich eine Erklärung geliefert hätte. Und wenn du das Zitat darunter nimmst, was der Hegel schreibt, dann hast du genau diese Auflösung, die ich jetzt gegeben habe. Ja, bitte. Ja, Gratulation an Tobitsch, würde ich sagen. Vielleicht soll ich gleich sagen, was ich am Schluss sagen wollte. Dialektik und Richtigdenken ist sowieso ein und dasselbe. Und wenn jemand was Richtiges denkt, dann kannst du, wenn du das Formelle davon aufsuchst, immer und ohne Schwierigkeit sagen, Ja, da hat er den Widerspruch der Bestimmung aufgelöst, zum Beispiel. Das kannst du ohne weiteres, wenn du eine formelle Betrachtung an irgendeine richtige Argumentation anlegst, kannst du sowas ohne weiteres finden. Ich plädiere nur für Folgendes. Ich plädiere dafür, sich den Gedanken einmal zu machen und dann Schluss zu machen damit und an die inhaltlichen Argumentationen zu denken. Nicht, sagt er, und deswegen eignet sie sich als Erklärungsbegriff nicht. Deswegen kann man mit ihr nichts erklären, das ist sein Argument. Also du findest es einseitig, aber ich sag dir mal was, wenn man nicht mehr dagegen einwenden kann, undialektisch, ja. Wenn man, hör zu, wenn man nicht mehr dagegen einwenden kann, findet man kein Gehör. Musst du schon sagen, was dran nicht stimmt. Da kannst du nicht sagen, weißt du, dieses Getue, wo immer irgendein Mensch argumentiert, sei es politisch, sei es theoretisch, kriegt er von der ganzen Welt der Middle of the Roaders, ne, der anständigen Menschen, die immer in den Mittelweg gehen, kriegt er immer gesagt, du bist einseitig. Das war ein ganz schlechtes Argument. Politisch ist es mies, weil es überhaupt das kommt, sei mal wie die anderen heißt. Und theoretisch ist es mies, weil es keine Begründung beinhaltet. Also achte mal drauf, ob du vielleicht noch mehr zusammenbringst, als das wäre einseitig. So kann man nicht argumentieren. Ja. Also das Zitat vom Hegel heißt so: Man pflegt zu sagen, dass die Natur der Kraft selbst unbekannt sei und nur ihre Äußerung erkannt werde. Eines Teils ist die ganze Inhaltsbestimmung der Kraft eben dieselbe als die der Äußerung. Die Erklärung einer Erscheinung aus einer Kraft ist deswegen eine leere Tautologie. Was unbekannt bleiben soll, ist also in der Tat nichts als die leere Form der Reflexion in sich, wodurch allein die Kraft von der Äußerung unterschieden ist. Diese Form tut zum Inhalte und zum Gesetze, welches nur aus der Erscheinung allein erkannt werden, im geringsten nichts hinzu. Auch wird überall versichert, es solle damit über die Kraft nichts behauptet werden. Es ist also nicht abzusehen, warum die Form Kraft in die Wissenschaft eingeführt worden ist. Der Hegel sagt einfach, das gehört sich dort nicht hin, das taugt nichts. Ein Erklärungsbegriff, und ich habe richtig angefangen zu erläutern. Ja, mit der Kraft, da will man schon was erklären. Da will man die Einheit der Äußerungen sagen. Man will sagen, Intelligenz, nicht nur rechnen, nicht nur schreiben, nicht nur lesen, nicht nur Puzzles zusammenfügen. Nein, Intelligenz soll schon die Suche nach der Einheit der Erscheinungen sein. Andererseits löst sie sich vollständig auf in die Erscheinungen, die eben als solche unbegriffen sind. Weil über sie dadurch, durch die leere Reflexion in sich, und das heißt nichts anderes als die gleichzeitige Darstellung von dem, was man kennt, als etwas Inneres und als etwas Äußeres, das ist die leere Reflexion in sich, als etwas Bewegendes und Bewirktes. Und es liegt auf der Hand, wenn man was Bewegendes und was Bewirktes hat, dann müssen das zwei Paar Stiefel sein, sonst ist es eben keine Erklärung. Ich kann nicht sagen, der Regen bewirkt Regen, das ist Unsinn. Nur was anderes kann was anderes bewirken, dann ist Sinn. Dann ist es eine gehaltvolle Aussage, die kann überhaupt dann erst richtig und falsch sein. Ja, bitte. Und letzteres ist in gewisser Weise sowas ähnliches wie, bitte? Ja, also kann man es übrigens überall hören? Ja. Also Intelligenz ist immer das, was ich messe, ne? Das ist das neueste Selbstbewusstsein der Psychologen. Und das ist eine Immunisierung gegen die Kritik des Fehlers, den ich gerade genannt habe. Die haben ihr Bewusstsein dorthin weitergebildet, dass sie sagen, mehr wollen wir sowieso nicht mehr behaupten, als dass wir sagen, was wir messen. Und damit ist überhaupt, die machen ihre Geschichte haltbar, indem sie ihr den Erklärungsanspruch gleichnehmen. Ja, ist AK übermäßiger Satz. Komm gleich, ja. Ja. Ja. Doch, ich sehe den Gedanken schon, der da geäußert worden ist, nämlich. Die ist nicht vorgekommen und die war nicht beabsichtigt. Und ich wollte einmal auf Folgendes. Na, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist genau. Nein, keineswegs. Wird nicht verstanden. Man soll sich der Alternative bei der Erklärung von Intelligenz, die in Kraftäußerungsgedanken aufgemacht wird, soll man sich nicht anbequemen. Nämlich die eine Seite, die Kraft ist bestimmt durch die Äußerung, die sie zur Folge hat, oder wie du dann eben festgestellt hast, löst sich überhaupt durch die Äußerung aus. Das ist eine komische Alternative, die mit dem logischen Fehler, den er ausgeführt hat, überhaupt erst aufgemacht wird. Er in seiner Rede, er redet doch von der ja, es, ja, das war die Aussage. Ja eben, aber ich habe ja keine. Nein, Vorsicht. Nein, Vorsicht, Vorsicht. Erstmal hat das ganze Ding geheißen, das, was es an Argument zur Intelligenz gibt. Vielleicht gibt es auch noch bessere übrigens. Will ich mich gar nicht stark dafür machen. Das, was ich gefunden habe im Fischer-Lexikon. Das Argument taugt nichts und hebt sich selber auf. Punkt, Schluss. Man muss doch wohl den Fehler einer Argumentation feststellen können, und zwar ohne, dass man einen Begriff der Intelligenz mit meinem vorgefassten Begriff der Intelligenz vergleicht. Und was stelle ich dann überhaupt fest? Dann stelle ich Abweichung fest. Wo ist denn dann der Fehler? Dann finde ich keinen mehr, wenn ich das zur Vorschrift mache. Also, deswegen wollte ich sagen, ist es unberechtigt, ist es wissenschaftlich nicht korrekt, von der Kritik eines Arguments zu sagen, Zu der bist du nur berechtigt, wenn du jetzt deinen Begriff von Intelligenz aus dem Sattel lässt. Das ist gar nicht so. Der Fehler einer Erklärung kann ohne weiteres festgestellt werden. Grundsätzlich gesprochen, ja. Er muss sich natürlich, und wenn ich jetzt sowas feststelle, dass Intelligenz von so menschlichen Lexikon begründet wird und ich den Anspruch habe, außergeistiger oder Leistungen zu besiegen, mich natürlich mal irgendwann beschleunigen zu sagen, jetzt versuche ich mir mal aus dem Begriff Intelligenz oder eine Kategorie, eine psychologische Kategorie Intelligenz zu bilden, wie ich will. So, oder ich kann natürlich sagen, ist alles scheiße. Das kommt aus Wissenschaftsverständnis. Nein, das kommt auch nicht aufs Wissenschaftsverständnis an. Das kommt darauf an, ob man eine Theorie der Intelligenz vorhat. Und ich hatte hier vor, einige Argumente vom Hegel vorzustellen, von denen ich meine, aus denen lässt sich viel lernen dazu, dass man auf die falschen Argumentationen bürgerlicher Wissenschaft nicht mehr so leicht reinfällt. Natürlich ließe sich das auch am Studium der Intelligenztheorie am Psychologischen Institut lernen, weil das logische Verhältnis ist auch nichts anders, ob ich sage Kraft und Äußerung oder ob ich die Geschichte mit der Intelligenz und also ob ich das Zitat oben nehme oder nur die Worte vom Hegel. Wenn das logische Verhältnis dasselbe ist, dann kann ich das natürlich genauso am Psychologischen Institut studieren und den Fehler rausfinden, wie ich beim Hegel den Fehler in seiner reinen Form vorfinde und mir merken kann. Das wohl. Aber bitte, ne, das hängt davon, deine Geschichte da oben, die hängt davon ab, ob ich meine, eine Theorie der Intelligenz bräuchte es. Ja, vielleicht brauchte sie, dann machen wir sie. Heute und hier brauchte sie nicht und deswegen wird sie nicht gemacht. So einfach ist es. Ja, Augenblick. Gleich. Ja, ich höre es. Das ist das Rava, was Sie jetzt machen. Das ist so eine Art Argumentation. Was Sie zu hören? Ja, ich sage Sie nochmal. Also der Einwand war gewesen, der Begriff der Kraft hätte ja nun historisch wahrhaftig seine Bedeutung gehabt, speziell in der Physik. Ob der Hegel die so richtig eingeschätzt hat, das wird in dem Beitrag bezweifelt. Auf jeden Fall könne man es sich nicht so leicht machen, den Begriff der Kraft damit einfach abzutun, dass man diese Kritik hier vorträgt. Muss ich gleich sagen, das ist die Art, wie an der Universität argumentiert wird. Da wird gesagt, ein Begriff hat eine historische Berechtigung. Jetzt wird sich noch nicht mal dafür stark gemacht, dass der Begriff zum Beispiel, was man ja als Argument machen könnte, in der Physik absolut sein Recht hat, weil, und da muss man was von Physik verstehen. Sondern es kommt ein Argument vom Kaliber, historisch wäre es berechtigt gewesen, Hegel sieht das vielleicht alles etwas zu eng und man könne jedenfalls nicht, und zwar ohne dass jetzt gesagt worden ist, was an der Erklärung vielleicht ungenügend gewesen sei, man könne jedenfalls nicht so einfach sagen, man sei damit fertig. Ja, wieso eigentlich nicht? Das Argument war doch gefallen. Wenn am Argument niemand was aussetzen mag, dann ist man damit fertig. Das ist ja vorher ein Beispiel, Ja, ich glaube gleichwohl nicht, dass ich das so völlig missverstanden habe. Zudem, wie konstituiert sich der Begriff? Von mir aus? Die Einheit des Begriffs. Ja. Keineswegs. Da wird ja glatt dem Positivismus einfach Objektivität zugebilligt. Nein. Wenn überhaupt, dann ist der Positivismus folgende Einrichtung. Ja, aber Vorsicht, was der macht. Der Positivismus verlangt, dass sich die jeweilige Erklärung auf die Erfahrung zurücknimmt. Dass keine Erklärung stattfinden soll, verlangt er. Ja, und das ist nicht dasselbe wie, man muss sich an die Gegenstände halten. Wenn's im Moment ungenügend ist, vielleicht gelingt es wirklich, dass man am Schluss unter D das Notwendige, dass wir diese Frage da dann noch mal ansprechen. Ja, das war ein Beispiel mit der Kraft. Ich mach mal das. Gegen Erklärungsweisen. Ich möchte mit dem Argument außer Kraft setzen. Ganze Bereiche der Psychologie. Mit der Kraft kann man nichts erklären, sagt er. Ja, und zwar sagt er genau, das Innere ist deswegen nicht zu erkennen. Nein, es wäre falsch zu meinen, das Innere, die Kraft, von der sei nichts zu wissen, von der könne man nichts wissen, weil man nämlich über sie schon alles weiß. Sie ist dasselbe wie die Äußerung. Deswegen hebt sich die ganze Erklärung mit dem Kraftbegriff auf. Sie fällt in nichts zusammen. Das war die Auflösung. Und deswegen passen auch die Sätze alle zusammen, wenn der Hegel dann am Schluss auch sagt, er weiß überhaupt nicht, wieso man in der Wissenschaft mit diesem Begriff überhaupt angefangen hat. Das heißt, es gibt keinen inhaltlichen Unterschied. Und dennoch, und das ist dann der dritte, der spekulative Moment, gibt die Idee zu, dass diese Kategorien notwendig sind, um überhaupt etwas zu begreifen. Wenn sie das Innere und Äußere, Kraft und Äußere nicht unterscheiden, das heißt, diesen formalen Unterschied machen, können wir auch nicht begreifen. Was erfordert ist, dass nicht nur beim formalen Unterschied stehen geblieben wird, sondern ein realer Unterschied umgegeben wird. Denn die Folgekategorien, die dann Substanz, Kausalität, Wechselwirkung und so weiter, oder die gesamte Begriffslogik, führt das ja dann auch. Dass man meinetwegen so etwas wie Intelligenz aus der Wechselwirkung von Subjekt und Objekt erklären kann. Das heißt, die gesellschaftlichen Bedingungen von Verdummung zum Beispiel auch weiter. Das ist mit solchen Kategorien durchaus zu lösen. Vorausgesetzt in dieser abstrakten Kategorie, aber immer, wenn etwas konkretisiert wird und konkret bestimmt wird. Insofern werden diese Kategorien nach dem Äußeren nicht einfach ad acta getan, mit dem Mülleimer geschrieben, sondern sind ein konstitutives und bestimmendes Moment für konkrete, wirkliche Erkenntnis. Gegen diese tautologische Erkenntnis, gegen die Hegel des Rechts vorgehen. Pass mal auf, wenn's jetzt inhaltlich noch sagen würdest, was ist denn dann eigentlich konstitutiv dabei geblieben, wenn man den Inhalt, nämlich dass es eine Tautologie gewesen ist, weglässt. Ich sag da gleich, da kommt einfach was anderes dann raus. Kommt ein Gesetz dann raus. Aber kein Einheitspunkt anzugeben. Der soll aber auch gegeben sein, der ist im formalen Grund. Deswegen gibt er wiederum einen formalen Grund für den realen Grund an, um dann zu einem absoluten Grund zu kommen. Wie war das letzte? Ein absoluten Grund. Nein. Also das mit dem Grund, das würde ich genauso sehen erstmal, ne? Ja, in dem Kapitel über den Grund, da kommt, ich habe Zitate davon auch drin, das ist unter C, nicht so wichtig jetzt, ich kann das Argument schon sagen, dass etwas als Grund bestimmt wird. Nenn das als das Bestimmende, das Regierende. Über das, was die Folge ist. Dadurch wird die Folge als was Erklärtes dargestellt. Die Folge ist erklärt durch ihren Grund. Jetzt wenn umgekehrt der Grund sein Wesen einfach darin hat, dass er eine Folge hervorbringt, dann ist wieder dieselbe Tautologie im Spiel, die gerade bei Kraft und Äußerung war. So, insofern ist der Grund einerseits leer. Andererseits, ich nenne einen Grund. Da will ich immer etwas anderes benannt haben, als das, was ich begründe. Entweder ich falle in die inhaltliche Gleichheit, dann ist er Tautologie, dann ist dasselbe. Oder ich gerade wirklich auf etwas anderes, dann ist es wieder bloße Möglichkeit, dann ist es wieder nichts. Also, der Grund der Arbeitslosigkeit. Ja, da gibt es dann, merkt man sehr schnell, weil man in zufällige Gehalte gerät, gibt es dann 1000 Möglichkeiten. Warum ist einer arbeitslos? Weil er schlechter war wie sein Kollege. Weil es zu wenig Arbeitsplätze für zu viele Leute gibt. Warum sind sie arbeitslos? Weil die Generationen zu groß geworden sind. Warum sind sie arbeitslos? Weil die Krise ist. Merkt man, ewig viele Gründe kann man dann angeben, weil man die Sache als begründet darstellt, als abhängig von was anderem, aber das andere gar nicht mit Notwendigkeit genau die eine Sache herbeiführt. Also auch keine gescheite Erklärung. So, wie kommt man darüber hinaus, war jetzt die Frage. Und da hast du dann was gesagt, was ich nicht mehr verstanden habe. Und das wollte ich, dass du das vielleicht nochmal klar machst. Kann nur geschehen, stimmt es nicht. Ja, jetzt gerät es halt von einem Bereich aus dem Zeug in anderen. Die Antwort heißt ganz einfach, der Grund muss dem Inhalt nach. Und das ist die ganz einfache Auflösung. Der Grund muss dem Inhalt nach mit Notwendigkeit das Begründete herbeiführen, sonst überhaupt nichts. Das ist alles. Die ganze Überlegung. Ich hatte gerade, nachdem das da angeregt worden ist, diese Geschichte, diese... Nochmal, ich glaube, ich hole doch ein bisschen weiter aus, ich sage Ihnen dann am Schluss schon. Ich hole deswegen etwas weiter aus, weil ich das Gefühl habe, dass wir das berühmte über die Köpfe hinweg. Es gibt auch die Kategorie Grund in der Wissenschaft. So. Und das ist erstmal eine außerordentlich grundsätzliche, verbreitete. Für alles sucht man einen Grund und das ist das Erklären. Und da ist auch nichts schlecht dran. Jetzt sagt der Hegel, aber Grund ist, sag ich mal so, noch eine mangelhafte Vorstellung von einer Erklärung. Deswegen nämlich. Weil Grund soll das sein, was die Folge herbeiführt. Wenn ich aber nicht besser sagen kann, inwiefern etwas der Grund ist, als dadurch, dass er halt die Folge herbeiführt, dann ist es eine Tautologie. Der Grund charakterisiert sich durch die Folge und die Folge charakterisiert sich als die Folge dadurch, dass ich sage, sie hat einen Grund. So. Wenn ich also Inhaltsgleichheit von Grund und Folge habe, dann ist ein sinnloser Satz aus der ganzen Erklärung geworden. Das war die Geschichte vorhin mit der Regen macht Regen. Wenn ich aber eine Inhaltsdifferenz habe, dann habe ich wieder die Notwendigkeit verloren. Also zum Beispiel, Wolken machen Regen. Ja, Wolken machen schon Regen, aber manche Wolken machen auch keinen Regen, ne? Wind bringt Regen, ja, und so weiter, kann man jetzt immer zumachen, ne? Das sollte bloß heißen, du kannst jetzt Momente nennen, die da dazugehören, aber die für sich die Sache nicht sind. Wenn du also jetzt wirklich etwas anderes nimmst, ja, dann hast du auch wieder die Notwendigkeit nicht erklärt, die ja gerade die Absicht der Erklärung gewesen war. Aufgelöst wird das Ganze nur dadurch, dass man das Gesetz, von mir aus jetzt, ne, das Gesetz des Regens nennt, dann hat man es. Und das ist jetzt einzig eine Frage, dass Grund und Folge, die müssen inhaltlich vermittelt werden. Dazwischen muss treten, inwiefern der Grund für die Folge ist. Wenn das gezeigt ist, dann ist eine Erklärung fertig. Und den Hegel seine Beweise mit dem Zeug, naja, was ich da vom Hartwig zitiert habe und vom Käsler und so, die sind alle gute Beweise gegen diese Wissenschaftler dadurch, dass sie mit den logischen Kategorien operieren und sich die Forderung, die in der Kategorie liegt, nämlich, das will erst mal bewiesen sein, mein lieber Freund, sich der Forderung entziehen und dadurch in so leere Reflexionsformen, naja, wie man dann leicht sagt, in so leere Reflexionsformen geraten. Also das war die Geschichte. Jetzt ist auch der Satz irgendwie wieder vorgekommen. Oder jedenfalls so ähnlich. Ja klar, auf dem Feld, wo wir uns gut auskennen, ist es immer das geringste Problem. Die Marxisten. Grund für Armut. Die Vermehrung des Reichtums in kapitalistischer Form ist der Grund für Armut. So geht Wissenschaft. Hat auch seine Vorzüge, ja. Wenn man sich zum Beispiel fragt, wenn ich die habe, bin ich natürlich schuld, was ich für sie zu nehmen. Ich erkläre aber so, nehmen von denen ich bin, nicht Diebstahl. Also die Behauptung ist dann gar nicht eingelöst, Bild ist etwas anderes, den Grund für Diebstahl erklärt. Der echte Grund ist dann immer so, dass ich sagen muss, ja, Diebstahl ist es doch nur, wenn ein Dieb existiert als Mensch. So ein Beispiel. Ja. Weil man kann ja darauf verzichten, ne? Ja, klar, klar, das stimmt schon. Stimmt, es war kein Witz, ganz ernst gemeint, ja. Ja, ja. Das ist ja selbstverständlich braucht man die drei Bände, wenn man alles erklären will, was da an ökonomischen Formen so gibt. Es ist aber meines Erachtens ganz schief, dass dieses einfache Faktum so darzustellen, dass es die Erklärung zum Beispiel der Inhalte des dritten Bandes braucht, um zu beweisen, dass das, was im ersten steht, kein Unfug ist. In dem Sinn ist die marxische Kritik oft falsch gewürdigt worden. In einer ganzen ausgeprägten Marx-Methodik-Diskussion, in einer ausgeprägten Diskussion, Marx macht in seinem Kapital gibt ein Beispiel für hegelische Logik und so. Das halte ich für ziemlich falsch. Nein, was im ersten Band steht, aber vielleicht noch strenger, was im ersten Kapitel steht, stimmt, und wenn alles hinterher abbricht, weil die Argumente, die da stehen, die haben ihre Notwendigkeit an sich und nicht erst dadurch, dass weiter hinten noch was anders steht. In letzterem Fall, ne? Nein, Punkt, Schluss, ja. Bitte. Sehr schwierig, was du gesagt hast. Ja, das wollte ich sagen. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Das hängt wirklich an der haarscharfen Unterscheidung, was man gesagt haben will. Ja, klar ist der Kapitalismus mehr und der Marx war ja kein Idiot, dass er nicht nur ein Kapitel geschrieben hat. Die Seite, immer recht und gegessen, ist nicht das Problem. Vorsicht, ich möchte genau sagen, was ich bestreite. Ich bestreite, dass von mir aus andere Theoriestücke, bleiben wir bei den Beispielen, dass die Erklärung des Kredits die Bedingung der Wahrheit der Erklärung der Ware ist. Das ist wie beim Hegel. Ich bestreite, dass die Richtigkeit der Rechtsphilosophie die Bedingung der Richtigkeit der Logik ist. Nein, alles, überall, wo ein Argument steht, und da haben wir vorhin eins vorgeführt, bloß als zwischen Grund und Folge, da muss das, inwiefern ist der Grund der Folge? Da muss ein Inhalt rein, und der, wenn stimmt, dann ist dieses Stück Welt damit fertig erklärt. Und da gibt es kein Bedürfnis für irgendwas anderes. Alles Weitere macht die Erklärung oder macht Erklärungen mit dem Totalitätsargument, macht Erklärungen zu kunstvollen Kreisprodukten, die erst am Schluss dann ihre gesamte Berechtigung sich darstellen können und so. Das ist alles Unfug. Das ist alles Unfug und macht aus dem ganz simplen Erklären von was, damit man sich drüber auskennt, also damit man die Richtigkeit eines Urteils weiß, macht aus all dem eine Geschichte, die immer zu sich selber voraussetzt und dann immer alle Weiterungen als Voraussetzung der Wahrheit des Anfangs nötig hat. Und daran ist nichts richtig. Aber das Kapital ist doch keine zusammengelegte Salatenform. Ja, ist richtig. Hast du recht. Stimmt. Ja, da müsstest du zu mir mal in der Kapitalschulung gehen. Da würdest du was erfahren. Ja. Ich hab's verstanden. Nein, fragst du nicht. Ich hab ihn verstanden. Ja, ich habe es verstanden. Dazu. Es gibt da systematische Darstellung von Argumenten im Kapital. Ja, da gibt es dann auch diese begleitende Erklärung mit dem vom Abstrakten zum Konkreten aufsteigen und so. Die stimmt. Es ist richtig, wie du sagst. Natürlich ist eine Theorie keine Salami, wo jedes Scheibchen für sich schmeckt. Das soll ruhig ganz gelesen werden, ja, weil es ja auch viel zu erklären gibt. Aber bitte achte auf Folgendes, ob du systematische Behauptungen damit verbinden willst oder ob du sagen willst, das ist ein ganzes Buch, da steht viel drin, von mir aus hast du ja auch recht mit und da gibt es Passagen, da wird bloß gesagt, wie es damals war und dann wird in anderen Passagen das erklärt. Mach ja alles sein. Aber es kommt darauf an, ob ein logischer Stellenwert damit verbunden ist. Und ich sage da, was ich meine, dass eine systematische Darstellung für eine logische Leistung mit sich führt. Sie führt die mit sich, dass die Erklärung jedes einzelnen ökonomischen Moments, und das ökonomisch kann man wieder streichen, weil das für Theorien aller Art gilt, die Erklärung jedes einzelnen Moments des Gegenstands an dem Platz in der Theorie, wo es hingehört, zeigt es gleich sein Verhältnis zum Ganzen. Jawohl, das ist eine Auskunft. Nicht zu leugnen. Also zum Beispiel, von mir aus die Auskunft, der Kredit ist eine späte Geburt des Kapitals, obwohl es ihn schon vorher gegeben hat. Solche Sachen gibt es da, ne? Okay, gibt's, aber die Erklärung des Kredits, die steht schon für sich. Der kann für sich erklärt werden und wird für sich erklärt. Und es ist nicht so, dass die Wahrheit des einen von der Wahrheit des anderen abhängt, Dann nämlich fragst dich ja eben, wo am Schluss eigentlich was zustande kommen soll, wenn lauter hypothetische Sätze vorher da gestanden sind. Sagt er, weil das ja. Jetzt siehst du, jetzt sage ich da was. Und das war das, wogegen ich heute Abend reden wollte. Jetzt hast du zwei Formulierungen gebraucht, von denen meine ich, da ist Dialektik, wenn man sie verwendet, das ist sowas Ähnliches wie Schwindel. Man sagt einfach, man wüsste eine ganz raffinierte Art von Zusammenhang. Aber man sagt ihn nicht. Wenn man ihn sagt, dann braucht man diese Floskeln nicht mehr, die nichts anders leisten, als den Schein von besonderer Kenntnis zu erwecken. Also du hast einmal gesagt, die hängen dialektisch zusammen. Mensch, weißt, was soll denn das eigentlich heißen? Du hast zum anderen gesagt, was war das? Ja, schon einen Moment. Ja, das ist was. Ja, nochmal. Worauf ich immer hinweisen will, ist Folgendes. Man kann auch darüber reden, was ist ein Moment. Aber man sollte nicht darüber reden. Im Kapital ist der Kredit ein Moment des Ganzen. Da hat man nämlich keine Mitteilung gemacht. Klar kann ich drüber reden, was ein Moment ist, aber dann rede ich über Logik. Ich kann auch über das Kapital reden, da kann ich auch sowas sagen wie du, aber dann habe ich in Wahrheit über Logik geredet und nicht über Ökonomie. Und ich wollte darauf hinweisen, dass man darauf achten soll, dass man nicht die Erklärung von inhaltlichen Zusammenhängen durch das Antippen von logischen Kategorien erledigen soll. Das war genau die Absicht der Rede. Ich wollte heute erklären, Dialektik, das ist diese Wissenschaft, die der Hegel über das Nachdenken gemacht hat. Und die ist so überflüssig wie ein Kropf. Deswegen soll man nachdenken und nicht die Kategorien des Übers Nachdenken nachdenken. Im Nachdenken über Sachen als Scheinbrücken, als Scheinlösungen benutzen. Das war genau die Absicht. Und so wie du gesprochen hast, meine ich, dass du dafür ein Beispiel gegeben hast. Also das hängt dialektisch zusammen. Wenn du dir überlegst, was du damit sagst, da weißt du genau, dass du damit sagst. Nicht so einfach, aber auch nicht überhaupt nicht. Und mehr hast du wirklich nicht gesagt. Also unser Problem ist doch Pass mal auf, machen wir mal an der Stelle. Und woraus werden die anderen Ereignisse erklärt? Wieder aus der Totalität und so weiter, ne? Ein einziger, groß angelegter Zirkel. Na, so, ja. Und das siehst du, und es taucht nichts. Will ich ja gerade sagen. Das ist sicher ganz falsch. Erst restlos geklärt, was ist denn der Rest, der fehlt? Siehst du weißt ihn natürlich nicht. Ich weiß ihn auch nicht. Aber du magst für solche Reden, als ob du es wüsstest. Links war eine Wortmeldung, wenn es... Ja, bitte. Ja. Siehst du? Okay, das ist... Und nochmal, und... Das ist wir machen, also gut, ein Teach-In über Dialektik, ne? Ist ein einziger Kampf dagegen. Dass man falsche Erwartungen geweckt hat. Klar. Dieses, wann denke ich richtig, ne? ist doch der Wunsch, ist doch das Verlangen nach, jetzt soll ich eine Richtschnur angeben. Jetzt soll ich am Prüfstein sagen. Na, das ist dasselbe, also logisch gesehen ist genau dasselbe, da macht ja nichts, ne? Da gibt es nur ein Argument drauf, nämlich denken musst du schon selber. Das nützt nichts. Du kannst nicht sagen, ich hab außer der Prüfung des Gehalts, hättest du noch einen Hebel. Aber du kannst es prüfen, ob was richtig gedacht wird oder nicht. Jetzt machen wir mal ein Beispiel, weil wir sind von der Gliederung eh abgekommen. Ich mache ein Beispiel. Hat der Hartwig in seiner öffentlichen Vorlesung gesagt, die obrigkeitsstaatlichen Züge der Adenauer Demokratie sind Ausdruck des 100 Jahre lang gescheiterten Versuchs, in Deutschland eine Demokratie zu errichten. Aus der fehlenden republikanischen Tradition und Kontinuität erklärt sich auch die Politik ferne der Bürger. So, denkt der Hartwig richtig oder denkt er falsch? Ist Politologe und fängt seine Vorlesung ungefähr so an. Ja, ich habe schon verstanden und ich wollte sagen, das ist der Anfang vom Kontext. Der fängt nicht weiter vorne an. Das ist ungefähr der Beginn von der Vorlesung. Aber vielleicht gleich dazu. Also, wenn wir uns jetzt mal an den Test machen, wie prüft man einen Gedanken? Kontext ist auch schon wieder eine verräterische Geschichte. Weil es nämlich die Vermutung ist, der Gedanke, wie er dasteht, sagt mir durchaus nicht, ob er was taugt oder nicht. Höchstens, wenn ich einen größeren Zusammenhang sehe, dann kann ich sagen, ob er dorthin passt oder dort widersprüchlich ist. So ist doch der Gedanke. Wenn man den Kontext verlangt, wenn man den Kontext geboten kriegen möchte. Also, dass man nur ein Verhältnis von Textstellen zueinander, sie widersprechen sich zum Beispiel dann. Ne? Wenn auf der zweiten Seite sagt, der Staat ist scheiße und auf der ersten Seite sagt, der Staat ist dufte, dann kann man sagen, naja, also, das ist ein Widerspruch. Nein, erstmal nein. These, Antithese, Synthese. Entweder wir bleiben beim Hartwig den Augenblick oder wir machen These, Antithese, Synthese, zu dem ich, naja, ich sage das schnell, dann gehen wir wieder zum Hartwig. Die Logik vom Hegel ist eine Geschichte, die erklärt einzelne, an allen einzelnen Stücken, einzelne Gedankenformen. Die haben also einen Unterschied zu dem Hartwig und haben einen Unterschied zu dem Intelligenzzitat und reden dann zum Beispiel nicht über Intelligenz als Begabung, sondern über Kraft, Äußerung, Wesen, Erscheinung, Bedingung, Möglichkeit, Notwendigkeit und so Zeug. Also reden über logische Verhältnisse und da sagt er, was bei denen gedacht ist. Und da kommt das vor, dass ein unmittelbares, der Geist tritt an die Welt heran und lässt es sich nicht bieten, dass er nicht weiß, wie es eigentlich ist oder was die Dinge eigentlich sind, mit denen er es zu tun hat. Er lässt sie also nicht als pur Gegebene sich gegenüber bieten. Er negiert jetzt mal, ne? Er negiert, aber das heißt nicht, er lehnt ab, ne? Er negiert in einem ganz logischen Sinn. Er negiert die Einzelheit aus des Außereinander, des Zufällige an allem, was zufällig wirkt, bloß dadurch, dass es eben nur zur Kenntnis genommen ist. Wenn ich kein Gesetz weiß, erscheint alles als Zufall. Also ist der erste Schritt. Dann sucht er ein Gesetz. So, wenn jetzt das Gesetz als gegenüber der Sache, als eine besondere Regel erscheint, wo die einzelne Sache noch gar nicht erfasst ist, also es von mir aus in dem berühmten Urteil, Gold ist Metall, der Satz stimmt, der ist ein richtiges Urteil, er ist sogar ein notwendiges Urteil. Jawohl, Gold kann nur Metall sein. Andererseits ist in dem Satz die Besonderheit von Gold noch gar nicht erfasst. Gold ist nur nach der allgemeinen Seite hin bestimmt. Also negiert jetzt wieder, ne? Und zwar der Wille oder die Notwendigkeit oder von mir aus der Zwang, der im Urteil formuliert ist, die Einheit von Subjekt und Prädikat ist gesucht. Was ist das Subjekt? Das Prädikat sagt's. Gold ist Metall. Was ist das Subjekt? Gold, das Prädikat sagt Metall. Daran ist zu merken, dieses Urteil, obwohl es richtig ist, obwohl es sogar notwendig ist, dieses Urteil ist gleichwohl noch ungenügend. Insofern nämlich die Besonderheit rausfällt. Metall könnte Silber und Eisen und sonst was sein, aber nicht nur Gold. Also muss jetzt wieder rein logisch die abstrakte Allgemeinheit, mit der die Allgemeinheit Gold bestimmt ist, die abstrakte Allgemeinheit muss jetzt wieder negiert werden und gesagt werden, inwiefern Gold Metall ist. Also wird vermittelt, und das ist jetzt auch da das Ende der Erklärung, da wird das besondere Gold mit seiner allgemeinen Natur, Metall zu sein, vermittelt darüber, dass die besondere Eigenschaft, die das Metall Gold von anderen Metallen unterscheidet, dass die besondere Eigenschaft dazukommt. So, wenn er jetzt sagen will, da kommt eine Negation vor. Okay, sie kommt vor an zwei Stellen. Das Unmittelbare wird negiert und das Unterwerfen des einen Wirklichen, des Goldes, unter eine abstrakte Allgemeinheit wird wieder negiert, bis man die vollständige Bestimmung der Sache hat. Kann man sagen. Aber auch da, Vorsicht. Wenn man hinterher festhält, Negation und Negation der Negation, und das ist der Witz an der Dialektik, dann hat man von einer Theorie, die selber nur gewissermaßen die Knochen des Denkens festhält, hat man selber nochmal die Knochen festhalten wollen. Dann aber kriegen Sie was Sinnloses. Dann verlieren Sie alles, was Ihre Notwendigkeit ausgemacht hat. Wenn ich das nicht so erkläre, wie ich jetzt gerade von mir aus am Urteil, dann ist das, dass man hinterher aus was rausgeht oder sagt, ich weiß Dialektik, das ist These, Synthese, Antithese, Synthese. Oder Dialektik, das ist Position, Negation und Negation der Negation, die stellt die Position wieder her. Dann hat man ein Formelwerk ohne irgendeinen Verstand drin. Und auf das sollte man tunlichst verzichten und vor allen Dingen nie in Argumentationen benutzen. Da hat man nichts davon. Es ist was anderes. Ob wir uns mal drüber Gedanken machen, ja, was ist die Rolle des Widerspruchs im Denken? Was ist Negation? Kann man machen, macht man einmal, dann weiß man, stimmt, im Denken kommt sowas vor. Dann kennt man sich aus und hinfort denkt man über Sachen nach und nicht über die Formen des Denkens. So, machen wir mal an der Stelle wieder einen kleinen Punkt. Schauen wir uns mal den Hartwig an, das Hartwig-Zitat, was ich da gerade genannt hatte. Vielleicht nehmen wir weil das die leichteste Übung ist, gleich die zweite, den zweiten Satz im Zitat. Aus der fehlenden republikanischen Tradition und Kontinuität erklärt sich auch die Politikferne der Bürger. Fällt der Fehler auf? Anstatt dass er sie erklärt, in einer Erklärung schreibt er, nein, man könnte das damit erklären. Sowas muss man machen, nicht sagen. Wie Piroschka. Nicht reden, Andi, muss tun, sagt die Piroschka. Das ist genau der Gedanke, der hier gesagt werden soll. Im wissenschaftlichen Usus der Universität, da kommen Glattsätze vor vom Kaliber, das könnte man damit erklären. Und dann geht man weiter zu was Neuem. Man nimmt gar nicht zur Kenntnis, dass man sich damit im allerbesten Fall einen Auftrag geschaffen hat. Das muss man dann erklären. Nein, das sagt er, das kann man damit erklären und dann ist die Sache fertig. Jetzt, wenn man sich unter dem Gesichtspunkt mal die Erklärung, also den Satz drüber anschaut. Die obrigkeitsstaatlichen Züge der Adenauer-Demokratie sind Ausdruck des 100 Jahre lang gescheiterten Versuchs in Deutschland, eine Demokratie zu errichten. Nein, ich nicht. Ich nicht. Ja, aber weißt du, im Weiteren bezieht er sich gar nicht auf die Pflicht, die er sich in der Im Weiteren bezieht er sich gar nicht auf die Pflicht, die er sich in dem Urteil geschaffen hat. Ich erkläre jetzt die Politikferne der Bürger aus dem Ding, sondern im Weiteren befasst er sich einerseits mit der Voraussetzung, nämlich 100 Jahre lang, immer wieder gescheiterte Versuche, die Demokratie zu errichten. Das erklärt die Politikferne der Bürger nicht. Und zweitens, er spricht über die Politikferne der Bürger. Er hätte ja gerade das Verhältnis seiner beiden Bestimmungen, die er in ein Verhältnis rückt, erläutern müssen. Stattdessen redet er einerseits über das eine, andererseits über das andere und verweist darauf, dass die bestimmt einen Zusammenhang haben. Okay, das glaubst du jetzt nicht. Das Zitat hier steht so da, wie es da steht. Und ob es ansonsten besser ist, die Vorlesung, da will ich jetzt, müsste ich ja eh Versicherungen abgeben, die du glauben müsstest oder nicht. Und darüber braucht man nicht reden. Missverstanden. Gewesen. Ja, er ist vorhanden gewesen, aber was sagst du zu der Behauptung, dass aus dem Scheitern, nimm's doch gleich so, dass aus dem Scheitern von was anderem was Bestimmtes folgen soll? Dass aus dem Scheitern von früheren Versuchen, Demokratie einzurichten, die Adenauer Demokratie so und so ausschauen muss? Wie soll denn der Zusammenhang ausschauen? Wo soll denn das eigentlich herkommen? Ich sage was Grundsätzliches dazu, weil die Diskussion über den Satz und sein Argument ist ausgereizt. Aber was sagst du zu dem Bedenken, das ich gegen deine Aufforderung habe? Deine Aufforderung heißt, erstmal weiterlesen, später schauen. Später stehen frei auch nur Sätze. Irgendwo musst du schon mal in einem Satz einen Fehler finden. So geht es bei nicht immer zu sagen, Kontextargument, ne? Ja, das ist hier vielleicht noch nicht alles, vielleicht kommt alles woanders. Irgendwo muss es dann schon mal zu finden sein. Also das Argument, die MG, was es viel gibt, die MG reißt viel aus dem Zusammenhang und zitiert bloß endlich lange Passagen. Dieses Argument halte ich nicht für stichhaltig gegen die Besprechungen, die über die Argumente passieren. Deswegen, weil in jedem einzelnen Satz steht schon irgendeine Behauptung oder eine Begründung oder beides drin. Und dann muss man prüfen, ob sie was taugt. Hier ist die Kategorie Ausdruck gewählt. Vielleicht das Argument auch nochmal. Hier ist die Kategorie Ausdruck gewählt. Und damit sage ich immer, das Wesen beziehungsweise die Eigenart oder der Grund für die Eigenart der Adenauer Demokratie liegt außer ihr. das, die Ausdruckslogik. Das ist schon mal aufgefallen. Wenn ich sage, du bist Ausdruck eines gesellschaftlichen Verhältnisses, dann bestreite ich dir deine Freiheit. Ne? Dann sage ich, du bist nicht in dir durch dich, was du willst, sondern du bist überhaupt bestimmt. Das Wesen von dem, wie du, was du für einer bist, liegt in was ganz was anderem. Die Art Erklärung führt rein logisch von der Sache weg, über die sie redet. Musa. Ihr müsst so laut sprechen, dass es überall gehört wird, sonst muss man ja mehrere Diskussionen führen. Doch, der ist schon falsch. Erstmal muss die Sache aus sich selber erklärt werden, dann wird man sehen, was sie für Verhältnisse zu was anderem hat. Wenn ich die Sache durch Verhältnisse zu was anderem erkläre, da kommt immer, das ist eine einzige Erklärungsweise, die wegführt von dem, worüber ich rede. Ich habe übrigens dein Argument, ich habe vorhin gesagt, der Grund muss was anderes sein als das Begründete. Und wenn wir einmal an einer Stelle mal ernsthaft die ganze Seite dieses Verhältnisses sagen wollen, dann müssen wir sagen, der Grund muss was anderes sein als die Sache, die er begründet, und er darf zugleich nichts anderes sein als die Sache, die er begründet. Das ist der Trick davon. Wenn einer weggeht, wie hier, ja, wenn einer Argument macht mit, verstehst du, übrigens Ausdruck ist auch so ein Verbrechen des Wissenschaftsbetriebs. Alles ist Ausdruck von. Hölderlin ist Ausdruck von, am Umbruch im Zeitempfinden und so weiter. Da kommst du immer. Ich weiß nicht, ob sie vorkommt. Wenn sie vorkommt, wird es nicht besonders stark sein, das Argument. Ja, wenn ein richtiges, nimm's mal so, man wäre ja schon zufrieden, wenn... Ja, siehst du, auf die Beziehung hinweist. War jetzt die ganze Diskussion bisher. Wenn, dann musst du die Beziehung sagen. Sonst ist nichts. Sonst hast du einen Auftrag geschaffen. Das war das eine. Das zweite war. Nein, daran ändert sich doch nichts. Mhm. Hals, die Adenauer Zeit für einen Aufbruch von was anderem. Und er sagt zu sich, na, das erklärt mir doch von allem. Das kann ja eigentlich kein Wunder geben. Sondern er sagt zu, muss man sehen, was im Folgenden noch steht, da bist du ja selber unzufrieden mit dieser Erklärung, da sagst du ja selber, das hat mir ja gut erklärt. Und warum es denn nicht erklärt hat, dann wurde man vorgeführt. Also das ist nicht so einfach. Man kann ja nicht in die Politik gehen und ja, mach keine Sache, die Weltheitsbeitrage ist ja ausschließlich noch nur für die Art Argumentation. Und es wurde gesagt, was ist an dieser Art Argumentation zu bedenken? Mag sein, dass der Hart sich das selber einsieht und im Verlauf seiner Vorlesung bessere Erklärungen bringt. Das macht doch diese nicht fest, dass die Art hier ist. Also sagen wir mal, nur mal, dass ich die Bundeskategorie Ausdruck sein müsste, als ein Ansatz, also etwas wahrscheinlich in der historischen Bildungszusammenhang zu erklären. Das ist ja gut. Also dadurch gesehen, dass man gesagt hat, etwas kann ich Ausdruck von etwas anderes sagen. Etwas ist dann nicht korrekt bestimmt, wenn es als Ausdruck von was anderem bestimmt wird. Da hast du recht. Ja. Musst du schon erst noch sagen, was die Sache selber ist, ehe du sagst, sie ist Ausdruck von was anderem. Das nützt dich nichts. Schließen wir den Punkt ab. Ja, zu welcher? Ja. Ja, seht ihr, das ist eben genau. Bitte? Ich mache überhaupt eine Zusammenfassung, das hat keinen Wert. Jetzt die Enttäuschung, die ich in der philosophischen Riege produziert habe. Ja, wir wollten sagen, wie es geht. Ich wollte Nein, das ist auch nicht ganz richtig. Ich wollte vielmehr, wenn überhaupt, sagen, das war das Erste, dass die ganze Besprechung des Denkens als Methode, als von der Sache unterschiedene Methode ein Fehler ist. So, das war das Erste. Und eine Immunisierung von miesen Argumenten. Ich wollte zweitens sagen, und dafür sind die Beispiele unter Römisch 2 ABC gestanden, soweit wir sie jetzt rausgegriffen haben und nicht überschlagen haben. Wollte ich zweitens sagen, dass der Hegel Beispiele dafür liefert, wie immanent wissenschaftliche Argumente, die untauglich oder nicht hinreichend sind, ihre eigene Schwäche am einfachen Durchdenken von ihrem eigenen Gehalt sich zeigen. So, das wollte ich zweitens sagen, weswegen es keine äußerliche Kritik braucht, keine Frage, wann denke ich richtig, wie denke ich richtig, die braucht es nicht, wenn man beim einfachen Durchdenken der Gedanken dahinter kommt. Dafür waren die Beispiele unter 2 gestanden. Da hast du doch lediglich gezeigt, dass also ein Professor oder meinetwegen auch verallgemeinern wir das, dass Professoren landläufig methodisch falsch ausdrücken oder unrichtig denken. Vorsicht, falsch ausdrücken ist nicht der Witz. Falsche Gedanken produzieren. Ja, falsche Gedanken produzieren. Ja. Nach der Seite hin würde ich wirklich keine Originalität für mich beanspruchen wollen. Ja, wenn das katholische Erkenntnis ist, dann frage ich mich, wo der Kampf gegen die vielen miesen Meinungen an der Universität eigentlich bleibt. Also tut jetzt doch nicht so. Tut jetzt doch nicht so nach der Seite. Ja, wir wissen doch eh, dass sie alle oder viele oder die meisten ein bisschen nicht ganz sauber sind bei ihren Argumentationen. Und weil wir es sowieso wissen, brauchen wir uns darüber nicht mehr aufzuregen. Etwas habe ich bisher vielleicht noch nicht ins Zentrum gerückt. Habe ich noch nicht darauf hingewiesen. Falsche Argumente sind Hebel der Ideologie. Das falsche Argument beim Hartwig gerade, worüber lang geredet worden ist, was jetzt vielleicht auch nicht zur Befriedigung da oben geklärt worden ist. Es ist die Verwandlung von einem Gegenstand des Denkens in einen Gegenstand der Obhut der Theoretischen. Wenn ich als Aussage über die Adenauer-Demokratie sage, sie war noch nicht so, wie sie sein sollte. Die Adenauer-Demokratie war noch gar keine schöne Demokratie. Dann habe ich den Gegenstand, über den ich spreche, in den Gegenstand einer theoretischen Teilhabe, einer Obhut, verwandelt. Und ab sofort, und das ist der Inhalt der Hartwig-Vorlesung, wird nicht mehr gesagt, was ist die Adenauer-Demokratie, sondern wie ging es der Demokratie in Deutschland? Und da kommt dann raus, es ging ja im Laufe der Zeit immer besser. Wenn ich zum Beispiel die Geschichte, den Fehler vorhin mit Begabung mache, ja, dann habe ich ein Legitimationsargument für schulische Selektion erfunden und so weiter. Also die Fehler der Wissenschaft sind keineswegs bedeutungslos. Das war eine Kontroverse, die wir vorhin schon geführt haben. Nein. Nein. Nein, muss ich schon mal sagen. Okay, das ist klasse, dass wir jetzt mal den Vorwurf kriegen. Die MG macht heute eine unpolitische Veranstaltung. Ja, in dem Sinn, dass der politische Nutzen der Ideologien einmal in 30 Mal nicht das Ziel des Beweises ist, sondern das Ziel des Beweises die Fehlerhaftigkeit des Denkens war. Normalerweise, und das ist richtig, beweisen wir Fehler in der Argumentation, um auf den politischen Nutzen dieses falschen Arguments zu verweisen und auf ihm rumzuhacken und zu sagen, was kommen da für Weltanschauungen raus? Ja, lauter Abfindungsweltanschauungen für demokratische Verhältnisse. Gut, ist normalerweise unser Geschäft. Wenn ich euch einladen darf, nächste Woche, das Menschenbild der modernen Wissenschaft. Genau das soll da wieder einmal gemacht werden. Ja, wir machen das, wann wir können und wo wir können. Und jetzt haben wir einmal was anderes probiert. Wir haben probiert zu sagen, wir richten unser Interesse mal auf die Formen von Fehlern und lassen glatt raus, dass es einmal um Begabung, einmal um die Adenauer-Demokratie und das dritte Mal, was weiß ich, um was die Rafferer-Verein gewesen war, geht. Wir lassen das weg, weil wir mal darauf hinweisen wollen, wie falsches Argumentieren geht. So, ob das politisch ist oder nicht, ist mir letzten Endes auch wieder wurscht. Ja, wer sich das merkt und auf diese Argumente nicht mehr reinfällt, der ist in einem ganz eindeutigen Sinn politisch gewappnet. Er ist nämlich gegen die Ideologien der Universität geschult. Na, wenn das gelingt, was will ich mehr? Oh, jetzt. Nein, das ist auch ein Missverständnis, das war keine Sprachkritik, das war eine Kritik an unzureichenden Erklärungskategorien, wenn man mal so reden will. Und das kann man sehr wohl getrennt vom Inhalt machen. Der Hegel zum Beispiel macht es auch getrennt vom Inhalt. Da habt ihr euch auch nicht dran gestört. Hegel macht es, naja, wie halt die Zitate hier sind, das seht ihr ja, da kommt ja auch nicht Schule und Beruf drin vor. Kommt auch bloß Grund vor und Kraft und da sagt er, was davon zu halten ist von der Kategorie. Ich wollte mal darauf hinweisen, dass es solche Kategorien gibt, falsche Erklärungskategorien, dass der Hegel sie schon ewig entlarvt hat und dass sie in dieser Wissenschaft, an dieser Universität, ihre Attraktivkraft deswegen gleichwohl nie und nimmer verloren haben. Hegel an Denkformen übt, aufgeführt und hat gesagt, und das an Beispielen der Universität gezeigt, so wird an der Universität gedacht. Da wird die Notwendigkeit des Denkens im Erklären, welches sie betreiben, verfehlt. Der Gliederungspunkt Nummer 3 hat eigentlich die Absicht gehabt, zu zeigen, dass im Unterschied zu Fehlern, die in der Wissenschaft gemacht werden, wo die Notwendigkeit des Denkens verfehlt wird, also die Eigenart der Sache nicht getroffen wird, dass im Unterschied dazu die Erkenntnistheorie oder die Wissenschaftstheorie an der Universität ein Bereich ist, der die Notwendigkeit des Denkens verbietet, ausschaltet, nicht haben will und Argumente dafür schafft, ein Bild von Wissenschaft prägt, ausbreitet, ein Bild von Wissenschaft ausbreitet, in dem Notwendigkeit nicht mehr vorkommt. Da habe ich für verschiedene Stellen ein Hegel-Zitat und ein Zitat der modernen Logik und Wissenschaftstheorie gegenübergestellt. Jetzt ist es aber inzwischen 8:45 und also 2,5 Stunden. Und ich meine, es ist witzlos, jetzt noch mit diesem großen Bereich anzufangen. Ob wir das bei Gelegenheit als Kritik der Wissenschaftstheorie nachschieben oder ob wir es lassen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja. Ja. Na? Nein, keineswegs. Nein, jetzt muss ich da ganz hart das Gegenteil sagen. Wenn du gerade von dem Gedanken her. Wie? Nein, darüber sind wir uns gar nicht einig. Es kann unmöglich beides das Richtige sein. Wenn der eine sagt, der Staat ist die politische Gewalt der kapitalistischen Gesellschaft und der andere sagt, der Staat sind wir alle, dann einer von zweien hat recht, nicht beide. Gut, jetzt ist deine Frage. Es ist deine Frage, ja, kann ich jetzt ein Kriterium finden? Nein, von denen ich gesagt habe, so wie du sie suchst, gibt es sie nicht. Wenn du nämlich, kaum sagst du ein Kriterium, jetzt sage ich da mal irgendwas. Dann ist alles bloß mehr relativ zum Kriterium. Dann sagt der andere, er teilt das Kriterium nicht, er hat ein anderes. Dann ist schon wieder vorbei mit, dass dein Nachbar genauso, dass du ihm sagen kannst, dass er nicht recht hat. Wenn nicht, aber wir brauchen gar nicht suchen, so schwer ist die Welt gar nicht. Wenn nicht im Denken selber das Kriterium liegt, nur Schlüssigkeit, nur Stimmigkeit, Schlüssigkeit, anderes gibt's nicht. Vielleicht herrscht ein Interesse an falschen Resultaten. Vielleicht ist das der Grund. Ja, schau mal, wir haben uns heute Abend, nimm's doch mal so, wir haben uns heute Abend über Kraft und Äußerung unterhalten. Mal ganz grob gesagt, ich bin sicher nicht jeder, der reingekommen ist, war sich vorher darüber im Klaren, dass die Erklärung mit Trieb oder die Erklärung mit Begabung per se Mist ist, dass die nichts taugt. Naja, ihr habt sie mitgedacht, wie ich sie vorgeführt habe, und dem einen oder anderen leuchtet es inzwischen vielleicht ein, so, jetzt ist ihm das klar. An welchem Kriterium ist es mir gelungen, was rüberzubringen? Ja, bloß an dem, dass ich vorgeführt habe, ja, wenn man Kraft und Äußerung zu Erklärungsprinzipien macht, dann sagt man zweimal das Gleiche und tut so, als wäre es nicht. Wer mitdenkt, sagt, stimmt, sagt man zweimal das Gleiche und tut so, wäre es nicht, dann ist die Sache gegessen. Das ist die ganze Frage ist die Frage nach einem vom Inhalt unterschiedenen Maßstab des Denkens. Und jetzt nochmal zu der Frage Inhalt, weil das jetzt gerade aufgekommen ist. Naja, wenn ich mich mit der logischen Form befasse, dann ist die der Inhalt. Ihre Nichtstimmigkeit ist dann der Inhalt, über den wir gerade nachdenken. Und das haben wir gemacht. Und andere Hilfsmittel gibt es da nicht. Also und die ganze Suche ist die Suche nach dem, was ich zu Anfang kritisieren wollte, nämlich sowas wie Methoden. Das ist dasselbe wie Prüfstein in der Wahrheit. Nein, das ist alles eine Frage dessen, dass man es durchdenkt und schaut, ob es schlüssig ist. Mehr gibt es nicht. Leider. Oder Gott sei Dank, was weiß ich nicht. Wenn man so will. Aber auch nicht unter einem unbestimmten Aspekt, ne? Sondern sie einfach so zu nehmen, wie sie ist, und sich zu fragen, warum sie so ist, wie sie ist. Ja, Vorsicht, ganz, ja, wie kannst du das sagen? Jetzt. Na, du selber, wie wär's denn damit? Das ist nicht mein Problem, dass es ich sein will und nicht du. Aber es ist ein Wider. Ja, Vorsicht, aber darum streitst du schon, dass die Meinung richtig ist, ne? Dass es kein richtiges Denken nicht gibt. Aber du unterlegst ja, dass es kein richtiges Denken gibt. Das behauptest du ja als ganz sichere Weisheit. Ich tu noch nicht mal die Kategorie voraussetzen. Ich praktiziere sie. Ach Gott. Sag mal, wo ist der Witz? Also, du willst jetzt ab sofort nicht sagen richtiges Denken, sondern du willst einfach Denken sagen. Wo ist... Was soll denn der Zweck vom Denken sein? Sich klar zu machen, was die Dinge so sind, mit denen man konfrontiert ist, ja? Da gibt es verschiedene Denkformen hier. Was? Wenn das der Zweck vom Denken ist, sich klar zu machen, was die Dinge so sind, dann ist es Denken an seinem Ziel, wenn man das weiß, was die Dinge so sind. Ja, warum streitst dich denn mit mir überhaupt, wenn du glaubst, es nützt sowieso nichts? Jeder meint, was er will. Das ist ganz einfach. Das ist weil die einzige Alternative, dass es dazu überhaupt gibt. Ja, siehste, und was ich am Anfang schon... Ja, das Politbüro wahrscheinlich. Ja. Nein, ich... Merkst du nicht, Du hast sofort den Unterdrückungsverdacht. Ist ja auch klar, es geht immer so, der Gedanke. Ich möchte... Herrgott. Es gibt zwei Stellungen, die man zu Meinungen haben kann. Entweder man hört ihnen zu, was sie für einen Inhalt haben, und versucht, ihnen zu denken. Also zu prüfen, ist es denn schlüssig, ist es denn nötig, von hier nach dort zu kommen, über was kommt er denn von hier nach dort, wie macht er seinen Übergang. So, da muss man aufpassen und mithören und den Inhalt prüfen. Oder man kann sagen, ich glaube, das ist eine Meinung. Dann stelle ich mich außerhalb der Argumentation. Dann ist mir die Wahrheit oder die Falschheit der Argumentation gleichgültig. Dann befasse ich mich mit ihr gar nicht weiter, sondern ich relativiere das, was der andere sagt, ohne Prüfung. Indem ich sage, eine, aber es kann auch andere geben. Ob es auch andere geben kann oder nicht, das wäre am Durchdenken dessen zu prüfen, was da gesagt wird. Wer das nicht tun will, der begeht einen Dogmatismus. Er kümmert sich nicht um Inhalt und tut jenseits vom Inhalt Äußerungen übers Denken machen, nämlich die allgemeine Relativität zum Beispiel. Jenseits vom Inhalt aber weiß ich gar nicht, wie ich zu der kommen soll, zur allgemeinen Relativität. Kaum interessierst du dich für einen Inhalt, kaum denkst du drüber nach. Also da sagt einer, warum es Krieg geben wird. Was sagst du noch? Hoffentlich hat er nicht recht und prüfst genau. Kaum denkst du drüber nach, bist du weg von deinem allgemeinen und zwar grundlosen und nicht sachhaltigen Vorbehalt. Womöglich meint er das und ich das und es ist beides gleich gut. Kaum interessierst dich für einen Inhalt. Und übrigens, jeder Pluralist, kaum gelingt es mal, einen Menschen einen Augenblick lang für eine Sache zu interessieren. Schon hat er seine ganze pluralistische Sittenlehre vergessen. Und sagt, was, wie meinst du das? Schon ist er mitten drauf, selber mitzudenken und zu prüfen, ob denn das eigentlich schlüssig und nötig ist. Und wenn er hinterher den Diskurs verliert und es ihm nicht passt, dass er ihn verloren hat, dann findet er zu seinem Pluralismus zurück. Dann sagt er, ach so, naja, oh, Meinungen, wir streiten sich halt so. Ich kann es ja übersetzen. Nein, schau mal, das ist alles schief. Habe ich auch alles die ganze Zeit über nicht gesagt. Nein, kannst du mir vielleicht einmal ausdrücken. Kann ich machen. Ja, bitte. Folgendes. Das Nachdenken ist selber das Prüfen. Deswegen ist eine Vorstellung eines davon getrennten Prüfmechanismus absurd. Wenn dir jemand sagt, wenn zwei Waren ausgetauscht werden, also einander gleichgesetzt werden, dann müssen sie doch was Drittes haben. Dann musst du sagen, ja oder nein oder was? Müssen sie was Drittes haben, wenn sie gleichgesetzt werden? Muss es bei einem Vergleich eine Vergleichsqualität geben? Berühmte Tertium Comparationis. Muss es das geben? Ja, muss es geben. Gut. Du hast bloß zugehört, mitgedacht, selber mitgemacht. Damit hast du schon geprüft. Die ganze Frage, gibt's ein Prüfen außerm Denken, also außerm Mitdenken? Die ganze Frage ist schon wieder das Verdoppeln in, da habe ich ein Gehalt und da habe ich eine Methode. Und gegen dieses Verdoppeln sollte geredet worden sein. Gut, dann ist also verständlich richtig. Dann brauche ich für mein richtiges Denken ein Mitdenken. Genau, gut, alles klar. Siehst du, und wenn du jetzt sagst, jetzt hast du mich gewissermaßen, jetzt hast du klargestellt, dass ich wenig Hilfen gegeben habe, ne? Ich habe, so wie du sagst, reine Tautologie. Fürs richtige Denken brauche ich ein Mitdenken. Ja, und wenn die Frage heißt, jetzt wollte ich doch rauskommen, von mir aus, ne? Also glauben oder nicht geglaubt, aber jedenfalls mal gesagt, jetzt wollte ich doch aus der Veranstaltung rauskommen und wissen, wie richtig es denken geht. Dann sagt er, dann kriege ich als Antwort, ich soll halt genau aufpassen. Ja, das ist keine Hilfe, ne? Das ist keine Hilfe und da hast du völlig recht. Und ich wollte klar machen, dass es Hilfen in der Hinsicht nicht gibt und nicht geben soll und braucht. Sondern dass man halt wirklich nur die Bestimmungen, die gegeben werden, selber inhaltlich nachverfolgen muss. Und das, da merkt man, dass es sich als Methode nicht eignet, weil für Methode kommen immer bloß saudumme Wiederholungen raus. Ne? Ja, von wem sonst? Sind wir jetzt bloß noch im Bereich von Witz oder war das auch ernst gemeint? Gut, das war Einigkeit, es war im Bereich Witz. Doch schon, ne? Schon. Ich weiß nicht, ich glaube, dass ich klar gemacht habe, was ich da gemeint habe mit dem Zeug. Dass man vom Hegel bloß das eine lernen kann, was Erkenntnistheorie, Methoden lehren, wie sie an der Uni betrieben werden, Geschichten sind, die man fallen lassen soll. Dass man vom Hegel mit seiner ganzen Logik, wo der sich unglaublich Mühe gemacht hat, über die Formen des Denkens und ihre Mängel was mitzuteilen. Dass man als Lehre was ganz anders draus ziehen soll, als den Hegel zu studieren. Was man draus ziehen soll, heißt bloß, man soll ansonsten kein Theoretiker des Denkens, sondern ein Praktiker des Denkens soll. Sich erklären, was es außer dem Denken gibt. Denn es ist auf die Dauer lächerlich, wenn Menschen sogar eine richtige Auffassung über das Denken und seine Möglichkeit, die Sache zu ergreifen, wenn Menschen das auf die Dauer äußern. Es ist ein Witz, wenn ein Mensch seinen Lebtag damit bestreitet, sei skeptisch, sei positiv. übers Denken zu reden. Er ist sein Lebtag lang ein Theoretiker des Denkens, nämlich einer, der nicht denkt, sondern drüber redet. Sogar wenn er richtig drüber nachdenkt, wollte ich jetzt sagen, selbst wenn er richtig drüber nachdenkt und alles korrekt macht, ist es ein Witz. In der Welt herumzulaufen und zum Beispiel als Professor bis zu seinem Lebensabend über das Denken zu sprechen, anstatt ein Praktiker des Denkens zu sein und über die Welt zu sprechen. Denn die wirklichen Rätsel, die bestehen nicht beim Denken, die bestehen in der Objektivität, die es zu erklären gibt. Gleicher Hinweis. Ja, wenn du das so sehen willst, ist genau richtig. Ich wollte eine Veranstaltung machen, deren Effekt ein negativer ist. Genau das wollte ich. Ich wollte erläutern, was geht auf dem Feld und warum es gleichwohl zu nichts Nütze ist. Genau das wollte ich. Was? Ja, und die Kritik von den falschen Gedankenformen, die vom Hegel zu lernen gehen, auch in dem engen Rahmen, wo ich jetzt halt da ein paar Beispiele rausgegriffen habe, auch vorführen, klar. Das wollte ich machen. Wenn die Veranstaltung keinen negativen Effekt hat, dann würde ich dem vorherigen Kritiker recht geben. Dann wäre sie auch noch politisch falsch. Wenn ich jetzt die Philosophie interessant gemacht haben sollte, dass jetzt in Zukunft immer mehr Leute in Erkenntnistheorie-Seminare oder in Methodenseminare der Uni laufen, dann habe ich wirklich einen großen Fehler gemacht. Also gut, dann machen wir Schluss damit.